Links unten .indymedia.org. Sonderberichterstattung zu Tag I bei den Freien Radios. Am 25. und 29. Januar auf Radio Blau in Leipzig. Ja, herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zum Tag I und auch vorausschauend auf die Verhandlungen am Bundesverwaltungsgericht am kommenden Mittwoch, wo ja das Verbot von linksunten.indymedia.org verhandelt wird. Und das geht natürlich auch die Freien Radios an. Schon auf dem Bundeskongress der Freien Radios in Rostock im November war das ein Thema. Und auch auf dem Chaos Communications Kongress, der ja auch vor kurzem hier in Leipzig war, war das ein Thema. Und wir haben jetzt auch Gäste hier von anderen Freien Radios, nämlich den Flo, den Auslandskorrespondent von Radio Dreieckland. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, was führt dich hierher? Auch das Interesse natürlich wahrscheinlich. Na klar, das Interesse an der Verhandlung zu eben dem Verbot von links unten und natürlich auch das Interesse an der bundesweiten Demonstration, die ja heute stattfinden soll. Ja, und das ist natürlich auch halt, das hatten wir jetzt schon zu Anfang angesprochen, ein Thema, was Freie Radios interessiert, weil da ja meistens auch Vereine dahinter stehen und diese Konstruktion einer Vereinigung, die linksunten.indymedia.org da besorgt hätte sozusagen, das ist ja auch so ein konstruiertes Vereinsding und deswegen interessiert das natürlich auch noch eigentlich noch viele Institutionen auch, die sich für Pressefreiheit und Medienrecht eben interessieren. Oder wie ist das bei dir so, ich denke, oder bei euch so? Ich denke, das ist wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Institutionen oder linke Gruppen interessiert. Also ich denke, dass das Urteil natürlich auch Auswirkungen auf andere Sachen haben kann. Horst Seehofer hat ja auch schon gegen die Rote Hilfe geschossen. Etliche Vereine kriegen ja schon die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und eben, da bleibt es spannend. Und das war ja das ist ja ein konstruierter Verein. Also dieser Verein hat ja nicht... hat sie sich ja nie eingetragen, sondern wurde ja vom Bundesinnenministerium einfach so beschlossen, damit man eben eine Möglichkeit hat, diese Plattform zu verbieten. Es wurde beschlossen, dass die HerausgeberInnen, die auch nicht identifiziert werden konnten, sozusagen ein Verein sind. Und das war auch natürlich ein bisschen willkürlich, weswegen es jetzt ja auch vielleicht fraglich ist oder auch sehr kompliziert, wie das dann vor dem Bundesverwaltungsgericht tatsächlich verhandelt wird. Ja, aber auch sehr interessant ist natürlich, wie das aus der Freiburger Perspektive gesehen wird oder wie vielleicht du das auch miterlebt hast. Denn in erster Linie, das war ja vielleicht, um die Geschichte nochmal nachzuerzählen, im August 2017 hat das Ganze angefangen. Und vielleicht kannst du das nochmal nacherzählen, denn ein Großteil der Handlung spielt sich ja sozusagen in Freiburg ab oder hat sich da abgespielt. Ja, so hauptsächlich eigentlich. Genau, eben am 25. August 2017 haben eben zeitgleich mehrere Hausdurchsuchungen von Privatwohnungen, aber eben auch von dem autonomen Zentrum KTS stattgefunden. Eben beauftragt vom Bundesinnenministerium, geleitet dann halt vom Regierungspräsidium, was ja die Regierung dann vor Ort vertritt. Dort hat sich eine Taskforce dann auch eingerichtet gehabt, eben bestehend aus Bundespolizei, Landespolizei, Verfassungsschutz und Kriminalamt. Und die haben dann eben ja fast sowas wie einen Raubzug durch Freiburg gestartet und alles, was irgendwie einen Stecker dran hatte oder wie was Technisches aussah, mitgenommen und eben auch ganz viel Geld. Und das Ganze begleitet tatsächlich mit einem riesengroßen Polizeiaufgebot, das dann tatsächlich auch bis zum Wochenende sehr stark präsent war, als dann die erste große Demonstration, also es gab an dem Tag selber nochmal eine spontane Demonstration, aber nach der ersten, wo ein bisschen länger mobilisiert worden ist, eben auch ein Großpolizeiaufgebot in Freiburg. Also überall waren die Polizisten, Polizei präsent in Kampfmontur tatsächlich mit Hubschrauber, der wirklich den ganzen Tag dann auch über Freiburg gekreist hatte für eine Solidaritäts- Demonstration, um das eben ja zu begleiten damit. Ja, das ist auf jeden Fall, das hat ja auch viele Menschen dann betroffen, die nur, wo nur vermutet wurde dann, dass sie dahinter stecken. Es war eine reine, aber die Konsequenzen sind vielleicht auch heute spürbar in Freiburg, oder weil da wurde die, ja vieles beschlagnahmt. Eben. Genau, also die Konsequenzen sind tatsächlich immer noch spürbar, also vor allem hauptsächlich auch für das Kulturzentrum oder autonome Zentrum in der KTS. Also da sind wirklich alle technischen Sachen rausgetragen worden. Vielleicht nochmal, warum ist das auch durchsucht worden? Das hat das Bundesministerium für Inneres einfach mal kurzerhand zum Vereinsheim erklärt und hat aber tatsächlich nun bis heute haben die Vorstände von der KTS immer noch keine Benachrichtigung dieser Durchsuchung bekommen. Die hat einer der Betroffenen in die Hand gedrückt bekommen und das hatte dann wohl gereicht und reicht dem Bundesministerium immer noch. Also genau, und da waren die Beamten tatsächlich mehrere Stunden komplett alleine in diesem Zentrum und haben da ja regelrecht drin rumgewütet. Also die haben sogar Tresore aus der Wand rausgerissen, um die dann noch mitzunehmen. Insgesamt war das ja auch eine Kooperation zwischen Verfassungsschutz eben und den polizeilichen Behörden, was ja vielleicht auch wieder so eine Vermischung ist, so ein bisschen von Zuständigkeiten. Genau, es ist eine Aufhebung des Trennungsgebotes, das ist ja zu Recht hier in Deutschland gibt, aus den Erfahrungen von dunkleren Zeiten in Deutschland, weswegen es ein Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten gibt. Und das ist sogar noch weiter aufgeweicht, nachdem das Landeskriminalamt, bei den Durchsuchungen hat das Bundesamt Verfassungsschutz hat sämtliche schriftlichen Unterlagen bekommen und alles, was technische Gerätschaften waren, hat dann das LKA bekommen. Und inzwischen hat aber auch das Bundesverfassungsschutz Kopien von den technischen Geräten bekommen, weil das LKA es immer noch nicht geschafft hat, die verschlüsselten Datenträger zu entschlüsseln. Ja, vielleicht können wir jetzt schon mal ein bisschen nach Leipzig übergehen, was das mit Leipzig zu tun hat. Hier wird ja, wie gesagt, am Mittwoch, dem 29. um 10 Uhr, glaube ich, vor dem Bundesverwaltungsgericht dann auch nochmal verhandelt, was das eigentlich jetzt, also einige Personen haben geklagt, gegen was haben die genau geklagt eigentlich jetzt? Na, geklagt wird tatsächlich gegen das Verbot, und zwar gegen das Verbot gegen nach dem Vereinsgesetz, also das Vereinsgesetz regelt nur rein den Verbot von Vereinen. Und dagegen wird halt geklagt, weil das tatsächlich das Bundesinnenministerium eben diese Seite ein Dorn im Auge war. Und um zu schauen, wie man diese Seite verbieten kann, haben sie geschaut, okay, da sind ein paar Beiträge, die passen uns nicht. Und das ist ja eine publizistische Seite, also hätte eigentlich das Telemediengesetz eigentlich greifen müssen. Und nach dem Telemediengesetz sind eben nicht die Plattform oder das Radio komplett für den Inhalt verantwortlich, sondern eben der Autor. Und da aber auf links unten Punkt in die Media ja halt jeder anonym auch posten konnte und das halt so anonym war, dass halt auch sämtliche Repressionsbehörden einfach nicht an die Originalurheber kamen, haben sie sich halt eben dieses, ja, komischen Tricks bedient, dass sie halt einfach kurzerhand gesagt haben, na gut, das ist jetzt ein Verein und dann können wir das endlich verbieten. Ja, das wäre einmal Leipzig. Das andere Leipzig ist, am heutigen Samstag ist eine bundesweite Demonstration angemeldet, die auch vor dem Bundesverwaltungsgericht losgehen wird um 17 Uhr. 17 Uhr, genau. Und die sich dann vom Simsonplatz über die Beethovenstraße, Harkortstraße Richtung Kalibknechtstraße und dann Richtung Wolfgang Heinze und Herderstraße bewegen wird. Und außerdem ist, glaube ich, am kommenden Mittwoch auch noch eine Kundgebung dann nach der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht, ich glaube um 14 Uhr oder so. Und ja, vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mal ein paar einordnende Beiträge hören. Und da habt ihr auch noch mal was herausgesucht, was vielleicht so ein bisschen in die Media auch erklärt. Und links unten Punkt in die Media.org den Unterschied, vielleicht die Herkunft des Ganzen. Und Davon hören wir jetzt was, denke ich. Genau. Das Verbot der meistgenutzten Internetplattform der deutschsprachigen radikale Linke erfolgte kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Die Gipfelprotesten machten immer noch bundesweit in kommerziellen Medien Schlagzeilen. Diese bezogen sich allerdings mehr auf die Formen der Protesten als auf ihren Inhalt. Scherben und Asche dominierten die Berichterstattung. Die berechtigte Kritik der zahlreichen Protestierenden an der Schreckenspolitik des G20 wurde vom lauten Aufschrei erschreckter Sicherheitsfanatikerin beiseite gedrängt, die nach der Schließung selbstverwalteten Strukturen grüllten. Der Ausmaß der Polizeigewalt fiel auch schnell im Schatten der Öffentlichkeit. Aber bereits vor dem Gipfel war der Internetplattform ins Visier der Law and Order Befürworterin gekommen. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass meine Kollegen Oliver Heinsch und Ulrich Neumann an einem ebenso beunruhigenden Brandanschläge auf G20-Gipfel. Wen es treffen soll, ist klar. Die Hamburger Messe. Austragungsort des G20-Gipfels in wenigen Wochen. Getroffen hat es die Hamburger Messe schon im vergangenen Herbst. Ein Brandanschlag, gefeiert auf dieser Website. Links, links, links, links, links unten in die Media. Und wen es treffen soll, ist klar. Die Hamburger Messe, bedrohlichen Bilder, Austragungsort des G20-Gipfels in Wien. Internationalen gewaltbereiten Szene. Getroffen hat es die Hamburger Messe schon im vergangenen Herbst. Ein Brandanschlag, links gefeiert auf dieser Website. Die Media. Links, links unten in die Media. Links unten in die Media.org ist die wichtigste, bedeutendste und einflussreichste Internetplattform für Linksextremisten im gesamten deutschsprachigen Raum. In die Media stiftet auch an zu Gewalt. Stiftet, propagiert zu Gewalt. Propagiert und 8000 Gewalttäter. Eindeutig verfassungsfeindliche Extremisten. Trotzdem ist in die Media seit langem ungestört aktiv. Erfolge kann jedenfalls keine Behörde vorweisen. Juristischen Schritte dagegen. Man müsste eigentlich diese Seite dicht machen. Da eigentlich diese Seite dicht machen. Da eigentlich diese Seite. Wir sind gerade am 25. August in 2017. Es ist 5.30 Uhr und die Tür des Freiburger AZ, Autonomes Zentrum, der KTS, die wird aufgebrochen vom LKA-Beamten. Was tun sie? Na, die sind gerade dabei, an 5 verschiedene Orte Freiburgs einen Raubzug zu veranstalten. In 4 WGs und auch in die KTS wird alles mitgenommen, was nicht festgeschraubt ist. In die WGs werden Beträge über 1.000 Euro mitgenommen. Im autonomen Zentrum wird alles an Geld, was da gefunden wird, mitgenommen. Kaffeekassen werden geplündert, Tresore werden aus die Wände gerissen. Das Ganze dauert 2 bis 4 Stunden. Schriftliche Unterlagen werden beschlagnahmt, Protokolle, Notizen, Zeitschriften, Plakaten, Fotos, aber auch und vor allem ganz viel Technik, USB-Sticks, Festplatten, Kameras, Computer, Smartphones, sonstige Handys, aber auch Drucker und Tastaturen. Ja, das Ganze hat ungefähr 80.000 Euro Schaden hinterlassen und endete nicht mit das Ende der Durchsuchung, nein, die Betroffenen der Razzien wurden verdeckt und offen observiert und die Polizei zeigte richtig viel Präsenz in Freiburg nach den Razzien mit Hubschrauber-Einsatz und spektakuläre Polizeiaufgebot bei der ersten Demo. Soziale Bewegungen müssen Spuren und Dokumente ihrer Leidenschaft und ihrer Träume hinterlassen, damit ihre Visionen einer gerechteren Welt als Erinnerungen für kommende Generationen lebendig bleiben. Das ist eines der wichtigsten Gründe, weshalb wir Ja, Was ist denn gerade passiert, Herr de Metzière? Müsste eigentlich diese Seite dicht machen. Müsste eigentlich diese Seite Wir dicht machen. Müsste eigentlich diese Seite Schon lange hatten die Behörden die Internetplattform links unten in die Media im Visier. Seit 5.30 Uhr durchsuchen Polizeikräfte aus Baden-Württemberg mehrere Objekte in diesem Bundesland. Sie werden dabei durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt. Der Weiterbetrieb der Seite ist ab sofort eine Straftat. Hass, Gewaltmesser, unverhohlen Schlagstöcke, die Wertordnung unseres Grundgesetzes. Rohre, Zwillen, höhnische Tatbekennungen, Teleskopschlagstöcke und unsere Für radikale Protestkultur ist in unserer Gesellschaft kein Platz. Vergangenen Straftaten. Die Sicherheitsbehörden werden alles daran setzen, um Hass gegen Andersdenkende und diese Plattform zu sehen und effektiv greifen zu lassen. Das von mir angeordnete Verbot dient der Zerschlagung der Anonymität. Ohne die intensive Vorarbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz wären die heutigen Maßnahmen nicht möglich gewesen. Ja, der G20-Gipfel ist gerade vorbei. Die Sicherheitsbehörden, die haben trotz ihr vollkommen überdimensionales Polizeiaufgebot den Protesten nicht in den Griff bekommen. Die Bundestagswahlen, die stehen kurz vor der Tür und der Innenministerium braucht dringend Werbung. Deshalb wurde am 14. August 2017 vom Bundesinnenministerium die Open-Posting-Plattform linksunten.indiemedia.org verboten. Dabei hat das BMI vom Verfassungsschutz Informationen fleißig gefüttert, einen Verein aus seinem Hut gezaubert. Betroffenen von der Hausdurchsuchung hatte dann das BMI als Mitglieder dieses vermeintlichen Vereins erklärt und die KTS als Vereinsheim deklariert. Und diesen Raubüberfall in Freiburg, das war das Vollzug dieses Verbots. Ja, was wurden dann an diesem Tag verboten? Das war die Open-Posting-Plattform links unten. Die war in 2009 in Betrieb genommen worden, als der NATO-Gipfel in Straßburg stattgefunden hat. Die Webseite, sie war ein Teil des Indie-Media-Netzwerks, ein Netzwerk von linksradikalen Open-Posting-Plattformen, der in der 90er Jahre entstanden ist und weltweit Berichte, Vernetzungen und Geschichtsschreibung von unten ermöglicht hat. Und immer noch ermöglicht. Das Motto Don't hate the media, become the media, das sagt eigentlich schon viel über die Indie-Media-Bewegung. Medien selber machen, anstatt kommerzielle Medien zu nutzen oder Konzepte zu verfolgen, die es nur einige wenige ermöglichen, Informationen zu verbreiten. Indie-Media lebt von Dezentralität. Es gibt in vielen Ländern Indie-Medias, aber zum Teil auch in Frankreich oder in den USA zum Beispiel gibt es in vielen Städten Indie-Medias. Es gab in Deutschland schon vor 2009 ein Indie-Media, indiemedia.de, der heute immer noch besteht und links unten war unter anderem wegen dieser Dezentralitätskonzept in Betrieb genommen worden. Links unten sollte, wie der Name es schon sagt, als Schwerpunkt links unten von Deutschland haben. Das ist aber nicht lange so geblieben. Es hat kaum Jahre gedauert und die Plattform war zur wichtigsten und zentralen News-Plattform der deutschsprachigen Linke geworden. Woran das lag? Ja, es gab Unterschiede zwischen DE Indie Media und links unten Indie Media, Gruppenaccounts. Links unten hatte auch ein anarchistisches Grundsatzprogramm und es gab auf die Seite eine Kommentarfunktion, die es viele Leute ermöglicht hat, Kommentarschlachten auf links unten zu betreiben. Veröffentlichung von Namen und Adressen ist an diesem Zeitpunkt von DE in die Media nicht zugelassen worden. Das war aber auf links unten möglich, Leaks von AfD-Chats zum Beispiel zu veröffentlichen und aber auch Ergebnisse von Recherchen über faschistische Strukturen wurden dort ins Netz gestellt. Aber auch Recherche über andere Themen und Reportagen wurden auf links unten veröffentlicht und ja, auch Selbstbezichtigungsschreiben wurden dort gepostet. Ankündigungen, Aufrufe, dort wurde sehr viel über Theorie diskutiert. Und das alles unter einer konsequenten Wahrung der Anonymität der Nutzerin. Wenn ihr links unten auch Schmerzlist vermisst oder euch gerne ein Bild davon machen würdet, wie die Seite aussah, der Archiv der Seite wurde vor kurzem ins Netz veröffentlicht. Die Adresse ist in zahlreichen Blogs, aber auch beispielsweise auf die Indymedia zu finden. Um ein besseres Bild der Seite, ihre Reichweite und Probleme zu zeichnen, haben wir für euch heute noch ein Interview über links unten mit einer Indie-Macherin rausgekramt, der ein Jahr nach der Verbot bei der Soli-Sendung Indie on Air vom Radio Dreiklang in Freiburg gesendet wurde. Dieses Interview ist schriftlich aufgezeichnet worden und bei uns im Studio wieder eingesprochen worden. Herzlich willkommen zu unserer Linksumsen-Interview zum Jahrestag des Verbots hier auf Radio Dreiklang. Wie geht es dir ein Jahr nach der Abschaltung von Linksunten? Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich rede mich hier heute nicht um Kopf und Kragen. Also zu deiner Frage, ich fühle mich auf jeden Fall uninformierter als vor dem Verbot. Ich vermisse einfach die Informationsdichte auf Linksunten, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen linksradikalen Kämpfen. Und ja, ich vermisse tatsächlich auch die Kommentarschlachten. Geht's dir nicht auch so? Doch, ich merke das schon auch, zum Beispiel, wenn ich eine Sendung vorbereite. Linksunten war schon eine der ersten Anlaufstellen für linke Infos. Oft bin ich auch über Google und Co. auf Linksunten gelandet, eigentlich egal, um welches Thema es ging. Das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Du hast ja sehr viel Zeit in die Plattform gesteckt. Würdest du sagen, dass es sich gelohnt hat, auch wenn die Seite verboten wurde? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also wir haben 10 Jahre linke Geschichte geschrieben und echt einiges bewegt. Aber das müsstest du doch selber wissen, oder? Du hast doch bestimmt auch auf links unten gepostet. Also meistens habe ich da nur gelesen, aber ja, manchmal auch geschrieben. Meistens wollte ich erst gar nicht. Aber manche Kommentare, die könnte ich dann auch nicht so einfach stehen lassen. Und eher selten habe ich auch mal einen Artikel gepostet. Gab es eigentlich viele Stammautoren und Stammautorinnen? Ja, schon einige, aber ich weiß da auch nicht mehr als du, ehrlich gesagt. Es gab zwar Accounts und am Ende hatten vermutlich auch fast alle, die häufiger gepostet haben, einen. Aber das war für jeden ersichtlich und ansonsten konnten sich halt alle irgendwie nennen. Anonym zum Beispiel war sehr beliebt. Es gab aber keine internen Informationen, welche Artikel von der gleichen Person geschrieben wurden. Bei der Anmeldung eines Accounts wurden auch keine Mailadressen abgefragt, nur eben der gewünschte öffentliche Accountname und ein Passwort. Und das Login-Modul haben wir damals als Open Source veröffentlicht und ja, das hat einige amerikanische Lehrer und Lehrerinnen auf jeden Fall sehr glücklich gemacht. Die durften schon vor 10 Jahren keine persönlichen Daten von Minderjährigen speichern, also auch keine Mailadressen. Einer schrieb uns, dass sie kurz davor waren, die auch von links unten genutzte Software Drupal auszusortieren, bis sie dann unser Modul gefunden haben. Aber zurück zur Frage, also abgesehen von den Autorinnen und Autoren, die immer unter dem gleichen Namen oder Account geschrieben haben, erkennt man irgendwann natürlich Muster und kann dann manchmal erraten, welche Postings von der gleichen Person verfasst wurden. Oder hast du nie Muster erkannt? Doch, klar, wenn Leute zum Beispiel immer die gleichen exotischen Beleidigungen oder abgefahrene Fremdwörter verwendet haben. Was für Muster habt ihr denn so erkannt? Also eine ähnliche Frage wurde uns auch mal gestellt. Die Person wollte wissen, wie wir es geschafft hätten, einem ihrer Artikel ihre anderen Artikel zuzuordnen. Die tauchten nämlich im Merder von Blog am Rand des Artikels auf, obwohl sie unter anderem Namen, zum anderen Thema und zu anderen Orten verfasst wurden. Und sie dachte, dass der Merder von Blog von Hand erstellt wurde. Es war aber nicht so. Es war ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Abfallprodukt der Software hinter der Links-Unten-Suche. Sozusagen eine Suche nach ähnlichen Artikeln. Das Problem war also, unsere Open-Source-Software von der Stange war bereits gut genug, um simple Verschleierungstaktiken zu durchschauen. Es war also kein Insiderwissen, sondern was, womit man natürlich auch bei Strafverfolgungsbehörden rechnen muss. Eine Art von Inhalt, über die seit Trumps Wahlkampf vor 3 Jahren ja mittlerweile häufiger diskutiert wird, sind Fake News. Auch auf Linksunten gab es ja ab und zu Fakes. Wie habt ihr die erkannt und was war euer Umgang damit? Oh ja, die gab es auf jeden Fall. Die waren zwar nicht besonders häufig, wobei ich jetzt natürlich auch nur von denen sprechen kann, die wir erkannt haben. Aber manchmal waren die doch schon sehr spektakulär. Die spektakulärsten haben wir eigentlich immer direkt als Fakes erkannt, aber manchmal hat die Presse sowas sehr gerne aufgegriffen und vermutlich auch nur so getan, als würden sie es selber glauben. Zum Beispiel das gefakte Bekennerin-Schreiben zu den Sprengstoffanschlägen oder zum Sprengstoffanschlag in Dresden 2016 oder zum Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund 2017. Ja, in beiden Fällen wollte halt irgendwer Antifa-Gruppen die Taten in die Schuhe schieben, aber in beiden Fällen war uns sofort klar, dass es halt Fakes waren. Und ja, durch das Open-Posting-Prinzip von Indie Media waren diese Inhalte halt ohne vorgeschaltete Moderation online. Sie wurden aber dann recht zügig gelöscht. Aber ja, nicht nur die Boulevardpresse giert nach Informationen und nahm das Bekennerschreiben deshalb für bare Münze. Ob die Presseleute die News jetzt tatsächlich selbst geglaubt haben, ist eigentlich egal, denn das Problem sind die immer schneller werdenden Newszyklen im Online-Journalismus vor allem, wo dann eben auch ein Fake-Bekennerschreiben gleich mal zwei News sind. Einmal, es gibt eins und dann, es hat sich als Fake herausgestellt. Gab es neben der Moderation noch andere Methoden, Fake News zu erkennen? Ja, aber sicher. Also, aber sicher. Die wichtigste waren die Nutzerinnen und Nutzer der Seite. Unter fast jedem Fake News Artikel, die wie gesagt ziemlich selten waren, kamen fast sofort Kommentare, die auf Unstimmigkeiten oder fehlende Quellen hingewiesen haben. Weil ja, dieses Open-Posting-Prinzip beschränkte sich ja nicht nur auf die Artikel, sondern galt eben auch für die Kommentare. Und die Seite war zwar prinzipiell anfällig für bewusst gesteuerte Fake News, aber es gab halt auch dieses Schwarmkollektiv, das Fakes sehr schnell als solche entlarvt hat. Wenn du so zurückschaust, welche Artikel hatten den größten Einfluss auf die Gesellschaft? Puh, ja, das ist schwer zu sagen. Also viele Artikel hatten, denke ich, erheblichen Einfluss. Beispielsweise kamen mit den Vulkanbekennerinnen Schreiben auch militante Stimmen breit in den Medien zu Wort. Sowas wurde zuvor höchstens von Einzelmedien aufgegriffen, aber militante Kapitalismuskritik als dpa-Meldung mit Verweis auf eine linksradikale Nachrichtenplattform gab es vor Links Unten meines Wissens nach nicht. Dann waren da die Leaks zum Unglück bei der Love Parade 2010 in Duisburg. Die Stadtverwaltung hatte einen Blog, auf dem interne Dokumente veröffentlicht worden waren, die die Duisburger Stadtverwaltung schwer belastet haben, per einstweilige Verfügung zensiert. Also wurden die Dokumente auf Links Unten veröffentlicht, kurz nachdem sie überall sonst zensiert wurden und lange bevor sie erst auf WikiLeaks erschienen sind. Ja, aber es waren, finde ich, auch nicht so sehr einzelne Leuchtturmartikel, die die Bedeutung von Indie Media links unten ausgemacht haben. Es waren ja vielmehr die vielen verschiedenen Artikel und die Breite der Berichterstattung, die vielen unterschiedlichen Meinungen und ja, die den gesellschaftlichen Einfluss ausgemacht haben. 10 Jahre lang wurden Linke durch links unten informiert, politisiert und ja auch radikalisiert. Und meiner Meinung nach ist das auch der wahre Grund für die Abschaltung der Plattform. Und das ist auch was, was niemand mehr durch ein Verbot oder Repression ungeschehen machen kann. Links unten bleibt einfach. Wenn du jetzt ein Jahr nach dessen so von links unten zurückschaust, was vermisst du und was vermisst du nicht? Also der zweite Teil ist leicht zu beantworten. Der Arbeitsaufwand war schon sehr groß und es brauchte sehr viel Energie, jeden Tag aufs Neue zu moderieren. Aber ja, auch das vermisse ich eigentlich manchmal. Vor allem aber fehlt mir oft einfach der Bezug aufeinander. Oft bewirkten Artikel auf links unten weitere Aktionen, die sich aufeinander bezogen haben. Insbesondere, wenn es mal wieder Repression gab, ist mir oft aufgefallen, wie wertvoll so eine schnelle und lebendige Kommunikation einfach ist. Als Reaktion gab es regelmäßig große und kleinere Soli-Aktionen. Der Bezug war sehr spontan und direkt. Und das ist leider schon weniger geworden, einfach weil die zentrale Kommunikationsplattform nicht mehr so existiert. Und das wäre jetzt eine Frage, die sich, glaube ich, viele Leute stellen. Gibt es eine Alternative oder ein Nachfolgeprojekt von links unten? Also ein Nachfolgeprojekt wird es nicht geben, denn das wäre automatisch wieder verboten, eben als Nachfolgeorganisation von links unten. Und eine echte Alternative gibt es meines Wissens nach nicht, auch wenn einzelne Funktionen jetzt von anderen Medien übernommen werden. Die sind aber entweder regional oder thematisch sehr eingeschränkt oder, ja, wie ich finde, recht lieblos gestaltet oder einfach wenig dynamisch. Weil gerade die Lebendigkeit und die Vielfalt auf links unten in die Media war halt so einzigartig. Es wird auf jeden Fall schwer, das zu ersetzen, aber das wird sicher auch nicht das Ende unabhängiger Berichterstattung von links und von unten sein. Ja, weil die Zeiten werden auf jeden Fall härter und harte Zeiten erfordern einfach unabhängige Medien. Ja, und zum Glück ist ja nicht alles verloren gegangen, was auf linksunten.indiemedia.org gepostet worden ist, denn seit Mitte Januar, also jetzt seit ein paar Tagen, kurz eben vor dem Tag I und vor dem Prozess, ist eben ein Archiv von Linksunten erschienen. Da lohnt sich ein Blick drauf auf linksunten.archive.indiemedia.org. Und oder ihr schaut auf die in die Media nochmal nach, da ist es auch nochmal zu finden. Das ist inzwischen auch mehrmals hochgeladen worden. Und ich habe euch heute nicht nur Beiträge eben zum Indie-Media-Verbot mitgebracht aus Freiburg, sondern ich habe auch Musik aus Freiburg mitgebracht. Und das nächste ist von Scheiße die Bullen, Sommernacht von ihrem Album Aufschwung. Springt fröhlich auf den Straßen umher. Tatütata, tatütata. Was passiert am 29. Januar vorm Bundesverwaltungsgericht? Was hat das mit autonomer Medienarbeit auf sich und wieso ist Verschlüsselung auch für Kommunikationspartnerinnen wichtig? Über diese Frage wurde sich auf dem Podium der Veranstaltung Wir sind alle links unten am 16. Januar im Autonomes Zentrum KTS unterhalten. Eingeladen waren zwei autonome Medienaktivistinnen, aber auch Angela Furmaniak, Anwältin im Republikanischen Anwältinverein, die Betroffene im Linksunten-Verbotsverfahren unter anderem vom Bundesverwaltungsgericht vertritt. Es folgt ein Mitschnitt der Veranstaltung. Angela erklärt uns, was am 29. Januar vom Bundesverwaltungsgericht passiert. Wenn du es noch nicht weißt, wer da klagt und angeklagt wird, erfährst du es gleich. Und aber von Anfang an war der zentrale Teil, dieses Verbot an sich anzugreifen, also dagegen zu klagen. Da das Verbot vom Bundesinnenministerium verfügt wurde als Bundesbehörde, ist zuständig für die Klage gegen das Verbot das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Deswegen sind wir gleich schon von Anfang an bei so einem ganz, ganz hohen Gericht. Das Verbot beinhaltet eine ganze Menge. Das Verbot beinhaltet einmal das Verbot der Seite, das Verbot der Weiternutzung des Logos, also dieses I mit den rote I mit den Funkwellen drumherum und der Schriftzug links unten .indimedia.org. Und das Verbot beinhaltet auch die Beschlagnahme des Vereinsvermögens. Uns ging es aber von Anfang an darum, weil wir von Anfang an eben den Eindruck hatten, oder nicht den Eindruck, sondern fest davon überzeugt waren, dass das eine absolut politische Sache ist. Ne? Also es wurde mit links unten ein Medium verboten, das, ich würde sagen, das zentrale Informationsmedium der linksradikalen Bewegung in Deutschland war. Und für uns war es einfach wichtig zu sehen, dass wir dagegen vorgehen müssen. Einmal wegen der Sache an sich, also wegen links unten. Gleichzeitig hatten und haben wir auch noch die Befürchtung, dass wenn dieses Verbot so einfach durchkommt, dass möglicherweise dann eine ganze Menge andere Projekte dran sind. Also angefangen von indimedia.de, aber letztendlich auch alle möglichen Hausprojekte, Antifa-Gruppen und so weiter. Als nächstes macht uns Angela in mehrere Punkte klar, worauf sich die Klage stützt. Das erste Punkt ist das Taschenspieltrick des BMIs. Das Verbot wurde gestützt auf das Vereinsgesetz mit einem relativ simplen juristischen Trick. Das Bundesinnenministerium hat beschlossen, dass links unten ein Verein sein muss. Wenn es um einen Verein geht, dann gilt automatisch das Vereinsgesetz. Dazu muss man wiederum wissen, ein Verein ist nicht nur dann ein Verein, wenn er offiziell im Vereinsregister eingetragen ist und einen Vorstand hat und Mitglieder hat und regelmäßig Mitgliederversammlungen hat, sondern der Vereinsbegriff ist extrem weit. Da reicht jeglicher Zusammenschluss von mehreren Personen für längere Dauer zu einem bestimmten Zweck. Und das Bundesinnenministerium hat so argumentiert, die haben gesagt, es ist völlig klar, hinter links unten steckt nicht nur eine Person, das müssen mehrere Personen sein. Das ganze Ding läuft auch schon seit längerem, also längere Zeit. Und der bestimmte Zweck ist eben der Betrieb dieser Plattform und die Ermöglichung von irgendwelchen kriminellen Aktivitäten, in dem da zum Beispiel Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht werden können. Also Verein. Und deswegen Anwendung von Vereinsgesetz. Wir sind aber der Auffassung, dass es nicht so einfach geht, weil nämlich es handelt sich bei links unten um, ja, im weitesten Sinne ein Medium, aber letztendlich um Presse. Es ging um eine Plattform, die Informationen verbreitet hat, die Informationen veröffentlicht hat, wo durchaus auch journalistische Beiträge stattgefunden haben. Zwar als Open-Posting-Form, also es war Forum, es war also klar, dass es gibt eine technische Plattform und irgendjemand ist für die Technik verantwortlich, aber diese Technik, die da zur Verfügung gestellt wird, die dient eben der Veröffentlichung von Meinungen, von Informationen und damit fällt es unter den Begriff der Presse. Wenn was unter den Begriff der Presse fällt, dann sind wir in ganz anderen Bereichen. Dann sind wir nämlich plötzlich im Anwendungsfeld des Artikel 5 Grundgesetz, der die Meinungs- und die Pressefreiheit schützt. Und dann sind wir, weil die Meinungs- und die Pressefreiheit einfach ein sehr, sehr hohes Gut ist, dann darf nicht einfach, wie jetzt irgendwie ein popliger Hühnerzüchterverein, sowas verboten werden, sondern da gibt es sehr, sehr strenge Regelungen, um eben das aufrechtzuerhalten und zu ermöglichen, dass die Presse wirklich auch frei arbeiten kann. Und da wäre aus unserer Sicht es erforderlich gewesen, dass bevor jetzt es zu einem Verbot kommt, zunächst ein abgestuftes Instrumentarium zur Anwendung gebracht wird. Und dieses abgestufte Instrumentarium, das steht im Telemediengesetz. Wir sind der Meinung, weil eben hier Presse- und Telemediengesetz eigentlich hätte angewendet werden müssen, hätte das Vereinsverbot so nicht verfügt werden dürfen. Und vor allem nicht vom Bundesinnenministerium, weil Telemediengesetz wird ausgeführt von Landesbehörden, von den Landesmedienanstalten. Das zweite Punkt ist die Begründung der Verbotsverfügung durch ein Bündel unverifizierbarer und echt zweifelhafter Informationen. Ein zweiter wichtiger Argumentationsstrang ist, dass wir sagen, liebes BMI, ihr habt euch die falschen Leute rausgesucht. Ne? Ihr habt da mehr oder weniger willkürlich euch ausgedacht, wen ihr da angreift, wem ihr diese Verbotsverfügung zustellt. Und das funktioniert halt einfach auch nicht so ohne weiteres, weil nämlich die Informationen, die ihr da zusammengetragen habt, warum ausgerechnet die Leute, die von den Hausdurchsuchungen betroffen waren, links unten sein sollen, diese Informationen, die habt ihr alle, und zwar so gut wie ausschließlich vom Verfassungsschutz, die habt ihr nur durch nachrichtendienstliche Informationsquellen, Klammer auf, Spitzel insbesondere, Klammer zu, und damit könnt ihr nicht einfach sozusagen wild durch die Landschaft rockern und wild irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern ihr müsst da schon ein bisschen mehr vorlegen, um einfach zu verdeutlichen oder klarzustellen, warum ihr die Personen euch rausgesucht habt, die ihr euch rausgesucht habt. Das dritte Punkt: In der 90-seitigen Verbotsverfügung versucht das BMI durch einige wenige Artikel zu beweisen, dass die gesamte Medienplattform gegen Strafgesetze verstößt und die Verfassung zuwiderläuft. Unsere Argumentation ist, das stimmt so schlicht und einfach nicht, weil links unten waren eben nicht nur die 30 Beiträge, die sich das BMI da rausgepickt hat, sondern links unten war in den 10 Jahren, die links unten existiert hat, ungefähr 200.000 Beiträge plus zusätzlich noch, ich weiß nicht wie viele, Zehnhunderttausende an Kommentaren. Und das alles insgesamt macht diese Plattform aus. Und wenn man sich die Kommentare beispielsweise anguckt, dann war in den Kommentaren eben nicht nur pure Zustimmung zu irgendeiner Selbstbezichtigungserklärung, sondern da war ja ganz viel Kritik auch. Deswegen Kommentarschlacht trifft es ja tatsächlich auch. Da ging es ja munter hin und her. Da wurde sich gestritten, da wurde sich ausgetauscht und da wurde durchaus viel Kritik geäußert an bestimmten Aktionen. Also das heißt, wenn das auch dazugehört, dann muss das halt auch mit berücksichtigt werden. Und dann kann man mitnichten sagen, dass eben nur die Ermöglichung von irgendwelchen kriminellen Handlungen stattfinden sollte, sondern es sollte ja die Auseinandersetzung auch stattfinden sollen, die Kritik daran. Also genau das war links unten. Wieso autonome Medienarbeit wichtig ist, erklären uns den Medienaktivistinnen. Ja, einerseits eben eigene Medien tatsächlich nicht abhängig zu sein von den klassischen Medien, einfach aus dem Grund, dass man dann keine StellvertreterInnen braucht und die halt auch noch vielleicht Geld dafür kriegen, wenn wir jetzt an so Journalisten von Zeitungen denken, und ja, gleichzeitig halt einen größeren Einfluss zu haben, was wirklich auch berichtet wird. Das heißt ja eben, Medien von unten auch wirklich die Bewegung, die basisdemokratisch stattfindet, eben auch gleichzeitig zu repräsentieren und nicht wie in klassischen Medien auch oft gerne so ein der Aktivist als Person dargestellt, der ja so sich aus bestimmten Motiven engagiert und so eine Story draus gemacht wird, die dann auch immer ganz reißerisch persönlich dargestellt ist und das halt einfach auch oft nicht das darstellt, was die Bewegung dann tatsächlich eben ist, sondern das halt basisdemokratisch konsensfähig Gruppen sich engagieren und ihre Inhalte im Vordergrund stellen wollen und nicht ihre Person. Und da halt eben einen größeren Einfluss zu haben und halt auch sich dadurch schützen zu können vor Repression, wie in dem Fall von links unten, dass halt ja, der Quellenschutz zum Beispiel nicht gewährleistet wird in manchen Medien oder ja, Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden und man dadurch gefährdet ist, gerade wenn es halt auch um aktivistische Sachen geht, die eben nicht in der Legalität stattfinden. Also es braucht halt auch einen Ort, um so Informationen rausbringen zu können. Deswegen sind eigene Medien sehr wichtig. Ja. Genau, also ich denke, gerade so die also Silvesternacht in Leipzig, aber auch diverse andere Ereignisse irgendwie in den letzten Jahren haben immer gezeigt, dass es enorm wichtig ist, auch die eigene Geschichte irgendwie darzustellen, auch einen Gegenpol zu den normalen Medien in Anführungszeichen zu haben, um zum Beispiel auch eine andere Darstellung der Ereignisse gegenüber den als die Cops zu haben und das auch zu offensiv zu vertreten. Ist halt, wird schwierig, wenn es kein großes Medium gibt, wo man selbst diese Informationen ja, publizieren kann. Was du gerade schon angesprochen hattest, dass gerade auch bei linken Journalisten, die ja schon auch im Sinne der linksradikalen Bewegung auch berichten oder so, finde ich, ist es trotzdem aber ein enormer Unterschied mit dieser Bezahlung, weil das einfach Abhängigkeiten schafft. Also wenn jemand für diese Arbeit bezahlt wird, dann ist er auf diese Arbeit auch ein Stück weit angewiesen, um sein Lebensunterhalt zu verdienen, zu gestalten und ist vielleicht dann auch nicht ganz so frei in der Auswahl oder wie er berichtet, als wenn das jemand völlig, sag ich mal, als autonome Medienarbeit gestaltet. Ja, du bist ja auch abhängig dann von der Redaktion zum Beispiel, oder genau. Die dann halt vielleicht sagen, nee, wollen wir jetzt aber nicht so. Ja. Ein weiterer Punkt ist, denke ich, auch, dass normaler, also in Anführungszeichen normaler Journalismus irgendwann an Grenzen stößt, sowohl in der Quellenarbeit als auch in der Publikation. Und da denke ich, ist es durchaus auch auf jeden Fall wichtig und sinnvoll, dass zum Beispiel durch, wenn Leute irgendwelche Outings machen oder sowas, ja auch zur Medienarbeit gehört in dem Sinne, dass sowas auch veröffentlicht wird und dass es einen Ort dafür gibt. Durch das Links-Unten-Verbot wurden unsere Medien nicht zum ersten Mal Ziel staatlicher Angriffe. Ein Beispiel dafür ist das Zeitschrift Radikal. Also die Radikal wird ja so um 75 in Berlin gegründet, war aber von den, also so vom Projekt her teilweise sehr ähnlich wie zum Beispiel Links Unten in die Media. Also es gab den Anspruch, dass diese Zeitung strömungsübergreifend war. Auch der inhaltliche Rahmen war recht ähnlich. Es ging um Debatten, Theorien, aber auch BekennerInnen schreiben oder allgemein Informationen aus der Bewegung. Ja, was ein wichtiger Punkt ist, die Menschen, die diese Zeitung radikal erstellt haben, haben das clandestin gemacht und aus dem Untergrund. Also da gab es auch Repressionen. Ja, eben weil es halt Repressionen gab immer wieder. Also es hat sich auch gewandelt, dass im Laufe der Jahre die radikal von immer wieder von Repressionen betroffen war und halt von anderen Menschen gemacht wurde. Und ja, aus dem Grund vor allem, weil es halt auch eine sehr militante Zeitschrift und militante Inhalte dort vertreten waren und die natürlich auch von Seiten der Repressionsorgane so nicht stehen gelassen werden konnten und ja, immer auch von Überwachung betroffen. Genau, also letztendlich schon zwei oder drei Jahre nach Erscheinen der Zeitung gab es die ersten Gerichtsverfahren da. 82 wurde dann das erste 129a-Verfahren gegen vermeintliche BetreiberInnen von oder Redaktionen der Radikal geführt. Man muss sich da vor Augen halten, dass das eine Zeitschrift war, die am Anfang eigentlich thematisch oder räumlich auf Berlin fokussiert war. Da gab es trotzdem irgendwie Wellen von teilweise 100 Razzien, 87 zum Beispiel. Kurz davor ist dann auch die Redaktion in den Untergrund gegangen und war nicht mehr quasi öffentlich erreichbar. Und nach 89 war die Zeitschrift dann letztendlich auch bundesweit oder hatte einen bundesweiten Fokus. Und da wurden dann, gab es weiterhin Razzien, also 95 gab es irgendwie 50 Razzien bundesweit. Und ist, ja. Was interessant ist, 96 war die Radikal sehr weit voran. Die sind schon ins Web gegangen und hatten ihre Ausgaben bei einem Hoster in den Niederlanden gehostet. Und schon damals hat die Bundesregierung diesen Hoster quasi per DNS-Sperren zensiert. Ja, das fand ich erstaunlich. Wichtig für Medienaktivismus, aber auch für Aktivismus insgesamt, sind Sicherheitsstandards. Rechner, um Daten verschlüsseln, Anonymisierungsdienste wie Tor und VPNs benutzen. Verschlüsselte Kommunikation ist dabei ein wichtiger Punkt. In Bezug so auf Medienarbeit ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr Kontakt mit anderen Journalistinnen oder Journalisten habt, besteht auf einem verschlüsselten Kanal. Also es geht nicht nur darum, dass ihr abgehört werden könnt, sondern letztendlich kann auch die Gegenseite abgehört werden. Und nur weil die Person sich selbst als Journalist wahrnimmt oder Journalist ist oder Journalistin ist, würde ich auf keinen Fall darauf vertrauen, dass ich deshalb keine Verschlüsselung oder Schutzmaßnahmen treffen bräuchte. Ja, also ich meine, oft haben die ja auch ein Interesse daran, dann die Story über eure Infos zu bringen. Deswegen ist es auch da wichtig, sich nicht auch von so hierarchischen Sachen unterbringen zu lassen, so nur weil die vielleicht Geld damit verdienen oder halt schon lange für irgendwelche Zeitungen oder sowas arbeiten. Es ist trotzdem wichtig zu sagen, nee, das ist die Voraussetzung und das ist heutzutage auch, sag ich mal, schneller hergestellt als vor noch ein paar Jahren, wo jeder dann wirklich ein aufwendig aufgesetztes System braucht, sondern mittlerweile gibt es ja auch viele verschlüsselte Kanäle auf unterschiedlichen Devices. Genau. Aber da halt auch gerade darauf zu beharren, dass ein Quellenschutz, der ja eigentlich auch, sag ich mal, in klassischen journalistischen Kreisen Standard sein sollte, aber dass der halt explizit wichtig ist und eingehalten werden muss und nicht aufgekündigt werden kann aufgrund von irgendwelchen Zwängen. Ja. Und wenn man es nicht oft genug sagen kann, verschlüsselt die Geräte und verschlüsselt die Backups. Es ist den Repressionsbehörden immer noch nicht gelungen, den verschlüsselten Geräte zu knacken, die im linksunten Verbotsverfahren aus Freiburg mitgenommen wurden. Auch Angela bestätigt, Verschlüsselung lohnt sich. Das Links-Unten-Verbot hat uns aber auch mehr gezeigt. Wichtig ist, sich immer wieder darauf vorzubereiten, dass Repression kommen könnte und die gute alte Regel Anna und Arthur, halten's Maul, nicht zu vergessen. Dann bleibt noch die zweite Erfahrung oder dritte Erfahrung eigentlich, die man, glaube ich, aus dem Links-Unten-Verfahren einfach auch ziehen kann. Natürlich müssen linke, linksradikale Aktivistinnen damit rechnen, dass sich nicht nur die Polizei für das interessiert, was so passiert, sondern insbesondere natürlich auch Nachrichtendienste, also Verfassungsschutz vor allem. Und der Verfassungsschutz, der arbeitet halt tatsächlich, ja, letztendlich so oldschool, wie man sich das vorstellt, er arbeitet halt überwiegend mit menschlichen Quellen, sogenannte Spitzel. Also es ist einfach so, auch im Umgang untereinander, wenn ihr euch in Gruppierungen organisiert, wenn ihr mit mehreren Leuten was zusammen macht, ich glaube, da kann man jetzt den ganzen Abend füllen, wie man da umgeht. Man wird es nicht vermeiden können, mit Spitzeln konfrontiert zu sein und damit konfrontiert zu sein, dass der Geheimdienst einfach über Spitzelinformationen abzieht. Und deswegen ist so ganz, ganz wichtig zu schauen, wie schafft man Vertrauen untereinander, wie kann man auch sicher gehen oder weitgehend sicher gehen, dass man sich auch tatsächlich vertrauen kann. Und dann aber immer die Gratwanderung zu schaffen, nicht in komplette Paranoia zu verfallen und nicht jedem einfach nur zu misstrauen. Das wäre ja der ganz falsche Weg. Und zum Schluss noch die Erwartung der zwei Medienaktivistinnen, aber auch die von Angela vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Wir haben es geschafft, dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Wir hatten ziemlich viel Widerhall in den sage ich mal, auch durchaus bürgerlichen Medien. Also das Verbot wurde wahrgenommen, das Verbot wurde diskutiert und es haben sich sehr viele Kreise, die ansonsten jetzt eher nicht so nah sind mit linksradikaler Szene, haben sich ein Stück weit auch solidarisiert, weil das Verbot eines Mediums, das Verbot von Presse, das ist ein Thema, das ist auch ein Thema weit über die linke Szene raus. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und eben auch diese Diskussion öffentlich führen zu können, kann es sein, dass das Bundesinnenministerium mit erfundenen Beweismitteln, mit einer gewillkürten Rechtsgrundlage einfach mehr oder weniger, wie es ihnen gerade so in den Kram passt, aus klar politischen Gründen ein unbequemes Medium verbietet. Also ich bin sehr gespannt, wie das Verfahren ausgeht. Ich finde es sehr bemerkenswert, gerade in den letzten Wochen, wie die Mobilisierung nach Leipzig abgelaufen ist. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Demonstration, die große, am 25. Am Samstag, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich was sagen kann zu was ist danach. Also ich glaube, es ist schon mal ein Riesenzeichen gesetzt worden in der Szene selber. Zeichen zu links unten und das finde ich ein schönes Bild und das bleibt ja bestehen, je nachdem wie es ausgeht. Ja, und dazu kommt, also ich finde auch, das Thema ist hochgekommen, aber besonders halt auch in der Linksradikalen ist es präsent und wird diskutiert. Das hatte ich so vor 2,5 Jahren nicht so stark das Gefühl. Jetzt habe ich das Gefühl, kommt da sehr viel. Und das könnte eventuell ja auch sein, dass wenn sich richtig viele Leute damit auch beschäftigen, dass es auch neue Projekte gibt und es vielleicht auch neue Sachen gibt oder dass zumindest Menschen sich damit beschäftigen. Bei dem Verfahren selbst habe ich eher Bedenken, wenn das negativ ausfällt, habe ich einfach ein Stück weit Angst, dass das auf andere Projekte, andere Blogs, auch kleinere Seiten eventuell angewendet wird. Das nächste Lied ist Eure Kämpfe von der Band Arbeitszettel Tortenschlacht, ebenfalls aus Freiburg, von ihrem Album Auf Mucke. Krieg gegen Terror und Krieg gegen Drogen, gegen Massenvernichtungswaffen und gegen Despoten. Krieg gegen Armut und gegen Fluchtursachen, Krieg gegen arme Menschen, alles muss man selber machen. Krieg für Menschenrechte und für Demokratie, Krieg für Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ihr kennt das Spiel. Kämpfe nicht, richte meine Waffe nicht auf Menschen, die so sind wie ich, Menschen, die so sind wie ich. Ich teile eure Ziele nicht, ziele nicht auf unbekannte Feindbilder und Schreckgespenster, Menschen, auch wenn sie anders sind. Ich will eure Kriege nicht, doch Waffen suchen, Absatzmärkte, Arbeitsplätze hängen am Tropf, keiner schließt die Mörderwerke, ich feier eure Siege nicht. Den Flaggen, Särge, Startnation, Übermensch, infizierte Gartenzwerge. Ich glaub nicht an Erzfeinde, nur dass wenn sie Erze finden, Öl, Gas und schöne Steine, dann lässt sich auch das erfinden. Kämpfe nicht, richte meine Waffe nicht auf Menschen, die so sind wie ich, Menschen, die so sind wie ich. Ich teile eure Ziele nicht, ziele nicht auf unbekannte Feindbilder und Schreckgespenster, Menschen, auch wenn sie anders sind. Aufstände bekämpfen, Reaktionen auf Supermächte und ihre Marionetten gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Kapital. Ihr wollt mich zum Soldaten machen, ihr könnt mich mal. Kein Bock auf sich klein machen, buckeln und kriechen. Kein Bock auf die Choleriker und ihre Hierarchien. Kein Bock auf Korpsgeist und auf Vorgesetzte. Kein Bock auf Gruppendruck und ungeschriebene Gesetze. Kein Bock auf Soldat sein, auf Uniform tragen. Kein Bock, die Schikane und den Missbrauch zu ertragen. Kein Bock auf Wehrmacht, Verherrlichung und Nazis. Kein Bock auf braune Scheiße, auch wenn sie heute blau-schwarz ist. Kämpfe nicht, richte meine Waffe nicht auf Menschen, die so sind wie ich, Menschen, die so sind wie ich. Ich teile eure Ziele nicht, ziele nicht auf unbekannte Feindbilder und Schreckgespenster, Menschen, auch wenn sie anders sind. Auf Menschen, auch wenn sie anders sind. Links unten .indimedia.org. Sonderberichterstattung zu Tag I bei den Freien Radios. Am 25. und 29. Januar auf Radio Blau in Leipzig. Ja, jetzt spreche ich mit Jule Nagel vom Linksnet über die Verhandlungen, in der es am kommenden Mittwoch, dem 29. Januar, im Bundesverwaltungsgericht darum gehen wird, ob es denn rechtens war, die Online-Plattform linksunten.indiemedia.org mit Hilfe eines Vereinsverbots zu verbieten und abzuschalten. Das Internetnetzwerk Indiemedia.org ist so um 1999 rum, im November 99 genau gesagt, zu den Protesten gegen das Welthandelsforum in Seattle entstanden und hat sich dann über beinahe die ganze Welt verbreitet. Und ab 2001 gab es dann auch einen ersten deutschsprachigen Ableger namens de.indiemedia.org. Jule, kannst du dich noch an die Anfänge von Indiemedia erinnern und was fandest du daran interessant, falls es für dich interessant war? Also ich kann mich tatsächlich noch ziemlich gut erinnern, gerade die Tage spreche ich auch mit Menschen darüber. Es war tatsächlich so, auch 1999 war so die Zeit, in der es politisiert war. 2000 dann war ich beim, ich meine, das war der WTO-Gipfel in Prag. Da hat Indiemedia, das Indiemedia Center, auf jeden Fall schon medial oder für die Graswurzelberichterstattung eine Rolle gespielt. Und dann 2001 war der G7-Gipfel in Genua. Da waren auch viele Leipzigerinnen und Leipziger damals. Und in dem Kontext hat sich auch eine Leipziger sozusagen Plattform oder eine Leipziger Gruppe gegründet, die diese Gipfelproteste mit sozusagen darüber mit berichtet hat. Also es gab tatsächlich auch im Umfeld des Linksnetz so eine kleine Redaktionsgruppe, die damit eingestiegen ist. Und das Besondere, und das vergessen glaube ich auch heute viele in dieser doch politisch stark gefärbten, verurteilenden Debatte um links unten in die Media, diese Plattform in die Media, von der sich links unten dann später abgespalten hat, aber dazu kommen wir sicher noch, die ist ja auch aufgrund ihres Ansatzes, der so ein bisschen dem freien Radiosansatz auch ähnelt, nämlich Menschen sind nicht nur Empfänger von Nachrichten, sondern sind selbst Verfasserinnen und Verfasser und können selbst niedrigschwellig journalistische oder berichtende Arbeit machen. Ist ja auch viel gewürdigt worden, hat einige Medienpreise errungen. Heute ist das alles ganz normal. Heute kann jeder einen Blog betreiben, aber auf so einer Plattform tatsächlich auch für eine dezidiert linke, alternative Sicht auf die Welt, auf die Gesellschaft, da eine relativ freie, zugangsoffene Plattform zu schaffen, das war neu und das finde ich auch weiterhin sozusagen stark zu würdigen. Ja. Ja, um 2000 oder 2001 rum, als sich dann noch der Ableger de.indiemedia.org gegründet hat, da war das Internet ja auch noch jünger und frischer und mit dem Internet waren damals auch noch mehr Utopien oder so verknüpft und so auch eine recht aktivistische Zeit. Ja, also 2001 hat sich dann de.indiemedia.org gegründet und 2009 gab es dann einen regionalen Ableger linksunten.indiemedia.org, der sich in Südwestdeutschland zusammengefunden hatte. Da gab es dann Treffen in Städten wie Pforzheim und Freiburg 2009 und gerade diese Plattform wurde dann aber im August 2017 verboten, weil ein die Plattform moderierender, hypothetischer, uneingetragener Verein sozusagen dem Bundesministerium des Inneren zufolge gegen Strafgesetze verstoßen und sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung richten würde. In welcher Zeit und vor welchem Hintergrund ist denn dieses Verbot 2017 da so passiert? Vielleicht zuerst nochmal zu dieser Links-Unten-Abspaltung. Also es, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, war das natürlich auch so ein Schritt zu sagen, wir wollen hier so noch mit einem, ich sag mal, noch linkeren Selbstverständnis eine Plattform schaffen, die noch liberalere, offenere Moderationskriterien anwendet. Das war auch so ein bisschen sozusagen auch eine Kritik an dem de.indiemedia.org, die damit verbunden war. Und Links-Unten ist ja schnell dann auch zu einer der wichtigsten Plattform der deutschsprachigen Linken oder der linken Szene in Deutschland geworden. Ne? Und der Hintergrund des Verbots, das war ja damals, in dem Sommer 2017 kann ich mich noch erinnern, doch wirklich so ein Knall in der Öffentlichkeit, waren natürlich ganz stark die Eindrücke des G20-Gipfels in Hamburg. Auch da hat links unten ja war mit Plattform sozusagen für eine alternative Sicht auf die Dinge, als es die Hegemoniale war, nämlich, dass es nur linke Gewalt gegeben hätte, dass Menschen auf irgendwelchen Dächern im Schanzenviertel Steine gerottet hatten und so weiter. Da hat links unten auf jeden Fall auch den Gegendarstellungen und dem Thema Polizeigewalt doch viel Raum geboten. Und auf jeden Fall kann man die These oder die Behauptung in den Raum stellen, dass die Ereignisse um dieses Gipfeltreffen und auch die politische Debatte darum, ob da die Polizei nicht vollkommen überreagiert hat. Es gibt ja auch die Debatte um die Zivilbeamten, die in der Welcome to Hell-Demo mit dabei waren, die auch vermummt waren, und die Demo ist ja dann wegen Vermummung auch aufgelöst worden, gewaltvoll und so weiter, dass die Herrschenden quasi diese Debatte und diese Mobilisierung der linken Szene in Hamburg gegen den Gipfel doch ziemlich angefixt hat oder angezählt hat und daraufhin eben diese Plattform, die für die Mobilisierung zu den Protesten wichtig war, die einen harten Schlag erfahren sollte. Das kann man schon so sagen, und man muss auch hinzufügen, dass es relativ kurz vor der Bundestagswahl 2017 war, wo offensichtlich da das CDU-geführte Bundesinnenministerium auch nochmal ordentlich einen Schlag gegen eine linke Szene inszenieren wollte. Hm. So. Was waren denn das konkret eigentlich für Inhalte, die dann auch in dem Verbotsverfahren da dann genannt wurden, die da erschienen sein sollen und die sich dann eben gegen die verfassungsgemäße Ordnung gerichtet haben sollen? Und waren die Vereinsmitglieder dann wirklich eigentlich auch die Autorinnen und Autoren irgendwelcher Beiträge, die quasi, oder nur die Herausgeberinnen sozusagen? Genau, also du sagst das schon ganz richtig. Also einerseits muss man natürlich kritisieren oder kann man konstatieren, dass unter vielen, vielen Beiträgen, Strategiepapieren, Outings, Aufrufen, Terminhinweisen sich natürlich auch ein Bruchteil an Veröffentlichungen da wiedergefunden hat auf der Links-Unten-Plattform, die strafrechtlich relevant war. Das waren Bekennerinnen, Schreiben zu irgendwelchen Angriffen, Anschlägen und auch Bastelanleitungen für, für irgendwelche Wurfgeschosse oder Brandgeschosse. Das gab es, aber die Betrachtung, dass Links-Unten sozusagen nur daraus besteht, die ja in der Öffentlichkeit so teilweise auch suggeriert wird, die ist einfach unwahr. Ne? Es handelt sich hier um einen Bruchteil der Veröffentlichung. Und du sagst ganz richtig, das BMI, Bundesinnenministerium, hat einfach einen Verein konstruiert, den es gar nicht gibt. Ne? Hat sozusagen die fünf Personen ausgemacht, die diesen Verein als Betreiberin von links unten und in die Media links unten gebildet haben sollen. Und die Kritik richtet sich auch daran, dass das natürlich eine konstruierte Geschichte war, um dieses Verbot überhaupt zu ermöglichen. Und die kritische oder die Seite der Kritikerinnen, und die ja auch zum Beispiel bis Reporter ohne Grenzen, Grundrechtekomitee und so weiter reicht, sagt natürlich, das geht eigentlich so nicht. Eigentlich ist das Telemediengesetz, sind die Telemediengesetze der Bundesländer dafür zuständig, sich um strafrechtlich relevante Inhalte zu kümmern. Und da ist das Verfahren eigentlich, dass man eine Publikationsplattform oder ein Medium kontaktiert und darauf hinweist. Die sind aber natürlich nicht dafür zuständig oder verantwortlich, was Leute auf dieser Plattform quasi publizieren. Also es gibt eigentlich einen vorgeschriebenen Weg, der vor so einem krassen Verbot kommen müsste, und über das eigentlich verantwortliche Telemediengesetz oder den Rundfunkstaatsvertrag wäre so ein Verbot gar nicht möglich gewesen. Hm. Ja, da muss man vielleicht nochmal das Prinzip von Indymedia eben auch erwähnen, dass ja eben ein Open Posting im Prinzip ist, so dass da jeder eigentlich halt was posten kann, und dann ist halt die entscheidende Frage, wie sehr wird das dann noch redigiert, wie sehr gibt es dann Redaktionen? Also Indymedia hat ja auch bestimmte Prinzipien und es wird ja auch redigiert, aber das ist dann halt immer die Frage, und den Herausgeberinnen und Herausgebern, die da jetzt als Verein sozusagen identifiziert wurden, wird dann eben quasi eigentlich auch vorgeworfen, dass sie nicht stark genug redigiert haben, dass sie nicht stark genug als Redaktion da eingegriffen haben, oder? Genau, denen wird das so vorgeworfen, inwieweit das jetzt zulässig ist und inwieweit das nicht auch möglich sein muss. Das ist dann, steht auf einer anderen Karte und hätte wahrscheinlich mit anderen eher medienrechtlichen Kategorien dort auch geprüft werden müssen oder da erstmal ein Verfahren begonnen werden müssen. Ne? Hm. Weil solche offenen Plattformen sind ja auch Facebook und so, da gibt es ja auch ähnliche Probleme zum Teil vielleicht, eben einzugreifen als Staat, wenn man nicht so genau die Autoren oder Autorinnen identifizieren kann. Richtig, ja. Und ja, was denkst du jetzt? Wie wird die Verhandlung am Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht ausgehen? Hast du da irgendeine Idee, wie das laufen könnte? Also erstmal war es wohl sehr schwierig, überhaupt juristischen Weg zu beschreiben oder zu beschreiten, um gegen dieses Verbot vorzugehen, weil diese Personen, die der Verein sind, sagen ja ganz klar, wir sind kein Verein, und daraus ergibt sich jetzt sozusagen diese Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht quasi über so ein Konstrukt, ne? Also dass sie sozusagen die Beschuldigten sind, bei denen auch Hausdurchsuchungen gemacht wurden. Diese Verfahren gegen die Personen zum Beispiel wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung sind auch erstmal vorläufig eingestellt. Also sie sind gar nicht mehr sozusagen jetzt unter Strafe oder Straftatverdacht. Aber diese Personen versuchen sozusagen über dieses Konstrukt der Zuschreibung, dass sie im Verein wären, diese Verbotsverfügung anzufechten. Und das wird am Mittwoch am Bundesverwaltungsgericht stattfinden. Und es gibt zahlreiche Organisationen, wieder sozusagen die erwähnten NGO, wie das Grundrechtekomitee, Digital Courage, Chaos Computer Club, die relativ zuversichtlich auf diese Klage oder auf diese Verhandlung blicken und eigentlich davon ausgehen, dass die Verbotsverfügung tatsächlich kippen könnte. Ja, was sind denn eigentlich auch die Gefahren, wenn so willkürlich ein Verein konstruiert werden kann? Also das betrifft ja dann möglicherweise eben auch solche Strukturen wie freie Radios, die eben ähnlich funktionieren und wo auch dann oft Vereine existieren, die halt eigentlich auch ihre Autorinnen und Autoren nicht immer hundertprozentig kontrollieren wollen oder können. Ja, das ist natürlich schwebt über diesen oder ist durch dieses Verbot quasi das Potenzial da, dass das sozusagen zum Standard werden kann für missliebige Organisationen, Netzwerke, Initiativen, quasi solche Verbote einfach über Umwege zu konstituieren. Ne? Also du hast es jetzt quasi auch schon beispielhaft erwähnt, es könnte eben auch freie Radios treffen, wenn sie vielleicht den Regierenden zu links berichten oder zu kritisch berichten, könnte genau dieses Verfahren hier wieder angewendet werden. Ne? Und das wäre schon eine massive Einschränkung einerseits von Meinungsfreiheit, aber eben auch von Pressefreiheit. Und Pressefreiheit muss eben auch neu gedacht werden oder sozusagen übertragen werden auf den digitalen Raum, wo alles natürlich dezentraler und vielleicht auch teilweise anonymer vor sich geht. Ne? Und insofern ist es schon recht wichtig, dass dieses Verbot gekippt wird, damit eben nicht ein Präzedenzfall hier geschaffen wird. Auch innerhalb der Linken gibt es wahrscheinlich aber auch unterschiedliche Meinungen über die Wirksamkeit von linksunten.indymedia oder überhaupt Indymedia, und auch eine vermutlich existierende kritische Linke ist sich wahrscheinlich nicht immer ganz einig darüber, weil es bei eben linksunten und auch bei de.indymedia.org gibt es immer auch Beiträge, die so ein bisschen Fake-Beiträge zu sein scheinen. Wie denkst du, ist diese Offenheit von Indymedia was man verteidigen muss, oder wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn da stärker redaktionell eingegriffen würde? Also natürlich würde ich mir zu Personen auch wünschen, wenn links unten jetzt wieder ans Netz geht oder vielleicht auch im Hinblick auf de.indymedia.org, dass man ein bisschen gewissenhafter guckt und auch vielleicht Qualität und Wahrhaftigkeit von Aussagen sozusagen stärker überprüft. Aber ich würde dann doch mich auf eine Position zurückziehen, die Reporter ohne Grenzen zu dem Verbot geäußert haben, und die stehen ja nun wirklich nicht im Verdacht, irgendwie eine linke, linksradikale Organisation zu sein. Die haben in etwa gesagt, dass es eben in einer freiheitlichen Demokratie so ist, dass auch Inhalte, die man schwer ertragen kann, eben ihren Platz brauchen, und haben darauf hingewiesen, wie gravierend dieser Eingriff, dieses Verbot tatsächlich wirkt gegen eine Medienplattform, gegen ein Presseerzeugnis quasi. Ne? Und das darf auf keinen Fall Schule machen. Und um das nochmal zu wiederholen, auch wenn man das teilweise kritisch sieht, was dort veröffentlicht wird, muss man da, glaube ich, so ein bisschen abstrahieren und eben auf das Eigentliche, nämlich auf die Grundrechte insistieren. Ne? Und dann kann man ja, wenn die Plattform wieder ans Netz gegangen ist, wenn das am Mittwoch gut ausgeht nächste Woche, kann man sicher dann auch politische Diskussionen beginnen, aber die müssen dann sozusagen in den Redaktionen stattfinden. Ne? Und es gibt dann ja am Mittwoch, dem 19., auch eine Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht, wo auch unter anderem einige Institutionen wie Chaos Computer Club noch das Linksnetz so ein bisschen dahinter stehen, oder? Genau. Es ist geplant, sozusagen in Solidarität auch mit dem Verfahren, was dann am 29. 10 Uhr beginnt, draußen einfach einen Anlaufpunkt zu schaffen für Menschen, die sich interessieren, wie die Verhandlung gelaufen ist, wie die Stimmung war und so weiter. Und vielleicht auch um einen Anlaufpunkt für Medienschaffende, die darüber berichten wollen, eben diese Kundgebung auszurichten. Und ganz dezidiert haben wir uns auch bemüht, diese großen Bürgerrechtsorganisationen da sozusagen unter einer Erklärung zu sammeln. Und wie du sagst, Gesetzes. Das ist das Grundrechtekomitee Digital Courage, der Verband demokratischer Juristinnen und Juristen und einige andere, die auch Grußworte dort beisteuern werden, die dann verlesen werden. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Jule Nagel vom Linksnet. Spreche ich mit Detlef Georgia Schulze. Ihr habt, als die Internetplattform linksunten.indiemedia.org verboten wurde, euch damit solidarisiert, weil ihr da auch Texte veröffentlicht hattet und habt dann auch selber einen Blog veröffentlicht, wo ihr euch auch nochmal damit solidarisiert habt und auch eure alten Texte veröffentlicht habt. Und das wurde dann aber auch nochmal jetzt vor Gericht gestellt, weil das dann quasi als Werbung für Indiemedia gewertet wurde oder so ähnlich. Oder vielleicht wurdet ihr auch als Teil dieser Vereinigung, die da verboten wurde, gesehen. Was wurde euch da konkret vorgeworfen? Ja, also wir werden nicht als Teil der Vereinigung klassifiziert. So viel hat die Berliner Staatsanwaltschaft verstanden. Der juristische Begriff ist auch nicht Werbung für Indiemedia. Also das gab ja früher in Bezug auf sogenannte terroristische und kriminelle Vereinigungen sehr weit gefassten Begriff der Werbung für diese Vereinigung. Der wurde 2002, glaube ich, also zu der Schröder-Fischer-Regierungszeit als eine der wenigen Sachen, die noch so halbwegs vernünftig waren, eingeschränkt. Heutzutage ist nur noch in Bezug auf kriminelle und terroristische Vereinigungen das Werben um Mitglieder und Unterstützung strafbar. Und diese entsprechende Änderung, die wurde in Bezug auf das Vereinsgesetz, was jetzt für uns und unsere Anklage relevant ist, schon 1968 entsprechend eingeschränkt. Also da gar keine Werbung mehr drin, die wurde 68 ganz abgeschafft sogar. Und was uns juristisch vorgeworfen wird, ist Unterstützung. Das müsste aber, nachdem die Werbung halt nicht mehr strafbar ist, kann man jetzt nicht den Begriff der Werbung so weit ausdehnen, dass das, was früher mal als Werbung kriminalisiert war, unter die Unterstützung gefasst werden. Und was sie uns, sie werfen uns aber nicht irgendeine materielle Handlung vor, dass wir beispielsweise Geld gespendet hätten oder einen Server gespendet hätten oder so, sondern es geht anscheinend nur um unseren Text, den wir damals geschrieben hatten. Und in der Anklageschrift ist der Satz zitiert, dass wir links unten in seiner ganzen Bandbreite von sozial bewegt, pazifistisch bis linksmilitant wiederhaben wollen. Und das wäre halt eine Äußerung, die man früher zwar unter sogenannte Sympathiewerbung hätte klassifizieren können, die aber nach dem, was heute als Unterstützung strafbar ist, an den Haaren herbeigezogen. Und den anderen Punkt, den Sie uns vorwerfen, hattest du ja schon erwähnt. Wir hatten da so einen Ausschnitt aus der Verbotsverfügung wiederum gemacht, wo ja das Logo von links unten in die Medien abgedruckt ist. Und wir hatten dann auch die Zeile davor und danach mit ausgeschnitten. Und das wird uns jetzt als Verwendung des sogenannten Kennzeichens des angeblichen Vereins ausgelegt. Und da hat uns die Staatsanwaltschaft in Berlin im März, glaube ich, war es angeklagt und seitdem liegt die Sache beim Gericht, was anscheinend abwarten will, wie der Prozess in Leipzig in der nächsten Woche ausgeht. Die müssen dann, also das Gericht in Berlin, das Landgericht, entscheidet dann überhaupt erstmal, ob die Anklage zulassen oder ob sie das vielleicht auch noch so einstellen. Das werden wir dann sehen. Ja, links unten Punkt in die Media.org ist ja eigentlich keine Vereinigung. Man könnte vielleicht die Herausgeberinnen als eine Art von Vereinigung betrachten. Aber eigentlich ist es ja ein Medium, ein zugangsoffenes Nachrichtenportal war es. Und was erwartet ihr denn eigentlich von der Verhandlung am Mittwoch? Ja, ich denke, es hängt natürlich davon auch ab, wie die Prozessführungsstrategie derjenigen ist, die die Klage eingereicht haben. Das kann ich jetzt so vorab und will ich auch vorab nicht einschätzen, sondern das werden wir dann sehen. Ein Problem ist allerdings, das habe ich auch im Rahmen meiner eigenen juristischen Bemühungen gegen das links unten Verbot auch schon aufs Brot geschmiert bekommen, dass das Bundesverwaltungsgericht seit Jahren bei Vereinsverboten sagt, dass da nur die Vereine selbst, falls es denn Vereine waren, klagen dürfen. Und schon bei Mitgliedern sagt das Bundesverwaltungsgericht, die dürfen eigentlich nur ausnahmsweise klagen, nämlich dann, wenn sie behaupten, sie gehörten zwar zu der Struktur, aber die Struktur sei nicht vereinsförmig organisiert gewesen. Und bei denen, die jetzt die Klage eingereicht haben, scheint es, so habe ich zumindest die Presseerklärung und so Presseäußerung, Veranstaltungsreferate von deren Anwältinnen verstanden, die sagen ja nicht nur, dass sie nicht vereinsförmig organisiert waren, sondern sagen anscheinend nichts oder bestreiten sogar, dass sie überhaupt mit der Herausgabe von links unten in die Media was zu tun gehabt haben, was natürlich eine verständliche Haltung ist. Das macht es aber juristisch vermutlich noch viel schwieriger, dass sie das Bundesverwaltungsgericht dazu motivieren können, sich überhaupt mit ihren Einwänden zu beschäftigen. Andererseits, wo kein Verein, da auch keine Anklage vielleicht. Und halt, unterscheiden die strafrechtliche Perspektive. Da gab es ja auch dieses Ermittlungsverfahren, was vor 2-3 Monaten, glaube ich, in Karlsruhe eingestellt worden ist, weil da niemandem nachgewiesen konnte, an der Herausgabe von links unten in die Media beteiligt werden zu sein. Und jetzt haben wir aber eine umgekehrte Situation. Wir haben nicht eine Situation, dass der Staat irgendjemandem anklagt und der Staat beweisen muss, dass die Leute das waren, sondern wir haben umgekehrt eine Situation, die Leute, die damals diesen Verbotsverfügungswisch in die Hand gedrückt bekommen haben und deren Wohnungen durchsucht wurden und so weiter und deren Dinge beschlagnahmt wurden, dass die sich gegen die Verbotsverfügung gewehrt haben. Und da sind sie jetzt in der Situation, dass sie, außer dass sie den Schaden von der Durchsuchung hatten, überhaupt erstmal eigentlich erklären müssten, nachdem, wie das Bundesverwaltungsgericht seit Jahren entscheidet, was sie denn, inwiefern sie betroffen sind. Und das ist halt zumindest nicht einfach. Sie können natürlich sagen, so, sie haben den Schaden der Durchsuchung, den Schaden der Beschlagnahmen, aber da gibt es halt auch nochmal andere juristische Instrumente, als dass man das Verbot damit direkt angreifen kann. Aber wie es am Ende ausgeht, hängt natürlich auch davon ab, welche Argumente die Anwältinnen der Betroffenen haben und Gerichtsrechtsprechung kann sich natürlich auch ändern, aber Vorderhand bin ich nicht sonderlich optimistisch. Ja, inzwischen gibt es ja auch was Neues. Gegen Ende letzter Woche wurde nämlich das Archiv von linksunten.indymedia.org wieder veröffentlicht und damit sind ja auch vielleicht endlich wieder die nicht strafrechtlich relevanten Texte da verfügbar. Denkst du, dass das auch online bleiben wird, das Archiv? Die sind ja jetzt zumindest komplett online. Ich habe das nicht im Einzelnen kontrolliert, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass auch sogar die Texte, die in der Verbotsverfügung, da wurden ja, weiß ich nicht, vielleicht 50 oder 100 oder so Texte zitiert, woran sie sich gestört hatten, oder Zitate aus Texten, vielleicht Texte sogar noch viel weniger, die sind da wohl auch alle drin. Ich habe selber auch angefangen, dieses Archiv zu spiegeln. Das wurde ja auch von denen, die das online gestellt haben, dazu aufgerufen, dass man es spiegelt. Und ich werde es auch mit einem namentlichen Impressum versehen, weil ich weiterhin finde, ein Medium wie links unten in die Media oder auch die gedruckte Zeitschrift wie Radikal, die muss erscheinen können. Das muss auch möglich sein, dass Medien über militante Linke berichten. Und das muss vor allem natürlich auch für die Bürger und Bürgerinnen möglich sein, sich über militante Linke zu informieren, weil dann auch die politische Haltung von den Leuten, die es lesen und den Leuten, die es kommentieren, immer sein mag. Und insofern, selbst wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Leute, die das Archiv online gestellt haben, vielleicht für den Staat schlecht zu erreichen sind und die vielleicht auch die Daten jetzt so online gestellt haben, dass sie nicht gleich wieder verschwinden bei dem nächsten Angriff. Das war ja das Problem damals im August 2017, dass nachdem die Verbotsverfügung kam, die Seite vom Netz verschwunden war. Ich mache es namentlich und deshalb hätte der Staat jetzt jemanden, an den er sich namentlich halten kann. Und ja, das, warum ich das mache, hat auch einen Hintergrund darin, dass ich im August letzten Jahres, also rund 2 Jahre nach dem Verbot, hatte ich ja selber beim Bundesinnenministerium beantragt, das Verbot zurückzunehmen. Darauf hatten die nicht geantwortet, wie schon so ein bisschen zu erwarten war. Und das hatte ich dann zum Anlass genommen, nachdem die 3 Monate, die Zeit hatten zum Antworten abgelaufen waren, selber beim Bundesverwaltungsgericht nochmal für eine Extraklage Prozesskostenhilfe erstmal zu beantragen, weil mir das ansonsten zu teuer würde. Und ich habe ja den Vorteil, ich habe ja bei links unten namentlich auch schon früher Artikel veröffentlicht, teilweise wirklich mit meinem Klarnamen und teilweise mit meinem Blognamen Tab, wo aber auch ein Impressum drin ist. Und das heißt, bei mir ist ganz klar, ich bin davon betroffen, dass meine Artikel nicht mehr da sind, dass ich da nicht neue Artikel veröffentlichen kann und habe damit begründet, dass ich, obwohl ich auch nicht Mitglied in dem vermeintlichen Verein war und an der Herausgabe von links unten nicht beteiligt war, sondern das halt einfach als Autorin und Leserin benutzt habe, von diesem Verbot betroffen bin und dass ich da in dieser Perspektive als Autorin und Leserin betroffen bin. Das wird jetzt natürlich nochmal dadurch unterstrichen, dass ich jetzt diese Seite gespiegelt habe und dadurch, dass diejenigen, die das Archiv online gestellt haben, dankenswerterweise das überhaupt erstmal möglich gemacht haben und dass da jetzt mal eine Selbsthilfe gegen das Verbot möglich war. Und dann ist natürlich die spannende Frage, ist das, was ich jetzt gemacht habe, legal oder nicht? Kannst du dich noch erinnern an die Anfangszeit von Indie Media und was war eigentlich für dich vielleicht an diesem Indie Media-Prinzip des Veröffentlichens interessant, als das so im November 99 im Umfeld da der Proteste in Seattle entstanden ist? Ja, und das waren ja auch irgendwie noch ganz andere Zeiten. Das Internet war noch etwas jünger. Wie erinnerst du dich an diese Zeit und was war für dich interessant an diesem Prinzip? Also ich hatte um die Jahrtausendwende eigentlich relativ wenig politisch gemacht, war ab und an mal bei Demos gewesen und hatte, glaube ich, von Indie Media auch erst Jahre später, weiß ich nicht, so ab 2006, 2007 herum mitbekommen. Das war ja dann schon kurz bevor die links unten Subdomain als Alternative oder Ergänzung zu der ursprünglichen DE-Subdomain eingerichtet worden ist. Und auch von links unten hatte ich dann aber, weil es war ja ursprünglich erst ein Regionalprojekt aus Süddeutschland, glaube ich, auch erst mit einiger Verspätung mitbekommen, was ich auf alle Fälle sehr wichtig fand an links unten insbesondere. Die haben ja stärker auch die Webseite strukturiert ein bisschen. Also das Design fand ich deutlich ansprechender als das, was wir jetzt bei DE Indie Media haben. Und vor allem hatte ich selber bei DE Indie Media zu der Zeit noch, bevor links unten gegründet worden ist, öfters mal Schwierigkeiten, dass wenn ich längere und auch eher mit einem politischen Standpunkt schreibende Texte geschrieben habe, die jetzt nicht ein reiner Bericht war, dass das dann, obwohl ich das als Individuum geschrieben habe, dann kam da immer so ein Disclaimer vor, das sei jetzt eine Gruppenstellungnahme oder ein Kommentar. Manchmal sind auch Texte ganz verschwunden und was ich an links unten sehr gut fand, dass die auch für ein bisschen elaboriertere oder längere Texte mit einem klarer ausargumentierten und nicht nur darstellenden oder berichtenden Standpunkte offen waren. Und dann finde ich an beiden Plattformen, also sowohl an DE als auch an Indie Media, wichtig, dass das halt ein bisschen was Übergreifendes ist. Das ist ja heute sehr stark, dass jede Gruppe halt ihre eigene Webseite hat, ihren eigenen Twitter- und Facebook-Account und es fehlt meines Erachtens sehr stark und das war halt zumindest durch die DE und durch links unten in die Medien ein bisschen ausgeglichen. Es fehlt sehr stark ein gemeinsamer Ort und auch ein Ort, wo unterschiedliche linke Strömungen tatsächlich miteinander diskutieren. Und wenn dann halt noch so ein Medium wie links unten wegfällt, weil der Staat es verbietet, ist dann natürlich nochmal ein zusätzliches Problem. Und ich würde sagen, früher sozusagen in dem Vor-Internet-Zeitalter hatten eigentlich bedruckte Zeitschriften, also die Radikal oder speziell in Berlin die Interim, ein deutlich stärkeres Gewicht da drin, dass es ein gemeinsamer Ort war, mit dem sich Szene oder auch mit Szene sympathisierende Leute stärker identifizieren konnten als in dieser etwas individualisierten, zersplitterten Internet, vielleicht polemisch gesagt, auch neoliberalen Konjunktur. Ja, im Laufe der Zeit gab es dann auch immer mehr Möglichkeiten, sich im Internet zu äußern. Es gab dann Blogs, die sehr populär wurden. Dann kam später noch Twitter und sowas dazu. Aber ein Nachteil dieses medialen Prinzips von Indie Media, das man bei de.indiemedia.org beobachten kann, aber auch bei links unten vielleicht, ist jetzt, dass es manchmal auch wie so eine Leserbriefseite in einer schlechten Lokalzeitung wirkt. Dass da also Fake-Beiträge rechten Ursprungs, die so tun, als wären sie links, neben ernsthaften Beiträgen stehen. Und ja, vielleicht wird es damit dann auch manchmal für kritische Linke so ein bisschen zwiespältig, weil es als Medium dann auch wie so ein Zerspiegelkabinett linker Wirklichkeiten erscheint. Ja, wie siehst du das oder wieso ist es trotzdem wichtig als Medium? Ja, das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand, erstmal natürlich so was Großes wie links unten in die Media zu moderieren oder auch schon bei Blogs, die ein bisschen mehr besucht werden. Aber wenn es genug Leute gibt, die das jeweilige Medium betreiben, dann, also das hat ja auch bei links unten eigentlich einigermaßen geklappt, dass die Beiträge zeitnah und die Kommentare zeitnah moderiert worden sind und die Sachen, die dann außerhalb der Moderationsrichtlinien waren, gesperrt worden sind. Also insofern sehe ich da nicht so das große Problem. Es ist natürlich schon richtig, dass mit diesem DIY-Prinzip, dass wirklich alle Leute alles posten können, solange es zumindest in dem politischen Spektrum ist, dann natürlich auch so bei Kommentaren viel einfach Befindlichkeitsstatements so rüberkommen, wo jetzt vielleicht eine gedruckte Zeitung, die das Platzproblem hat, viel stärker auswählen würde, was vielleicht im Sinne der Qualität besser wäre, aber im Sinne dessen, dass halt alle das sagen können, was ihnen auf der Leber liegt, hat halt diese Möglichkeit, dass man halt beim Internet schon sehr viel schreiben muss, um an Speicherplatzprobleme zu kommen und dass es viel mehr Möglichkeiten hat, einfach auch Leute, die nicht regelmäßig schreiben oder nicht lange Texte schreiben, sondern einfach mal eine Position zu irgendwas raushauen wollen, dass die halt auch zu Wort kommen können. Ja, da sind wir eigentlich auch bei dem Thema der Redaktionstätigkeit. Vielleicht könnte man da ja die Herausgeberinnen von linksunten.indymedia.org doch als eine Art Vereinigung sehen. Ja, und die Gerichte könnten vielleicht aus dieser angenommenen Redaktionstätigkeit, die ja, glaube ich, nicht nachgewiesen werden konnte, eine Pflicht zum sorgfältigen Redigieren. Wie wird sich das jetzt, könnte das noch eine Lösung sein für die Gerichte, dass sie das doch irgendwie ändern? Vielleicht mal erstmal zu dem ersten Punkt, dass man diese Redaktion tatsächlich mit guten juristischen Gründen und nicht nur mit dem bösen politischen Willen des Innenministeriums als Verein klassifizieren kann, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Denn der Begriff im Vereinsgesetz von Verein, der ist zwar sehr weit, weiter auch als im bürgerlichen Gesetzbuch, was vielleicht eher welche kennen mit Mindestmitgliederzahl und so. Also darauf kommt es im Vereinsgesetz tatsächlich nicht an. Aber was auch das Vereinsgesetz als Kriterium verlangt, es muss eine sogenannte Unterwerfung unter eine organisierte Willensbildung stattfinden. Also was man da vom Auge hat, waren einerseits so ganz normale Vereine wie der ADAC und andererseits die klassischen zentralistischen Organisationen der Arbeiterinnenbewegung. Also das Vereinsgesetz wurde 1964 in der Bundesrepublik verabschiedet. Das war noch so im ausgehenden Zeitalterphase der Folgung der KPD und der KPD-nahen Vereinigungen. Und das war so ein bisschen das Feindbild. Und wenn wir uns jetzt aber Szenestrukturen angucken und was ja auch in dem Mission Statement von links unten drin steht, die entscheiden nach, haben sie geschrieben oder entschieden nach Konsensprinzip, nach Basisdemokratie, da ist ja in der Regel nicht diese Unterwerfung unter eine Mehrheitsposition, die Mehrheit sagt und die Minderheit unterwirft sich und alle marschieren dann in eine Richtung, sondern dass das in der Szene das Übliche ist, was auch ein Teil von Schwäche ausmacht, aber halt auch das Emanzipatorischere gegenüber diesen klassischen Strukturen ausmacht. Leute arbeiten so lange zusammen, wie sie sich einig sind und dann ohne Unterwerfung, sondern im Konsens. Und wenn sie sich nicht mehr einig sind, zerstreiten sich Leute auch sehr schnell und zerfallen Gruppen. Also das, wenn wir mal annehmen, dass links unten, das weiß ich nicht, tatsächlich so gearbeitet hat, wie sie es in ihrem Mission Statement geschrieben haben, basisdemokratisch im Konsensprinzip, dann denke ich, ist auch juristisch das Problem, sie unter dieses alte Feindbild des Staates und auch die alte Gefährlichkeitsannahme, die der Staat in diese in Bezug auf diese stark zentralisierten Gruppen hatten. Der andere Aspekt mit dem, also das wäre schon so, dass eigentlich, wenn der Staat was gegen Medien machen will, da gibt es ein bestimmtes Prozedere. Es gibt Landesmedienanstalten, die sind pluralistisch auch mit gesellschaftlichen Gruppen besetzt, also so ähnlich wie die Rundfunkräte bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und wenn die finden, dass was nicht in Ordnung ist, beispielsweise, dass es nicht den Jugendschutz beachtet oder so, dann können die dem jeweiligen Anbieter, der müsste dann natürlich ein Impressum haben, damit man das machen kann, eine Nachricht schreiben, dass die dieses und jenes unterlassen sollen. Und wenn die Anbieter und Anbieterinnen das nicht einsehen, dann können sie sich dagegen juristisch wehren. Und wenn sie juristisch verlieren, dann hat auch die Landesmedienanstalt Möglichkeiten, Druck auszuüben. Sie kann erst eine Untersagung aussprechen, das dann aber auch in Bezug auf ein bestimmtes Angebot, also einen bestimmten Inhalt, der nicht in Ordnung ist. Und wenn der dann nicht vom Netz genommen wird, dann können sie auch, das haben sie ja mal bei Nazi-Seiten am Anfang des Jahrtausends gemacht, sogenannte Sperrverfügungen erlassen, wo dann den Telekommunikationsunternehmen, also den Internetprovidern verboten wird, diese IP-Nummern der Server noch zu bedienen. Das ist natürlich was ganz anderes als wie der Staat jetzt bei links unten versucht hat, wo er das Medium als Verein bezeichnet oder das Medium mit dem Herausgeberinnenkreis verbietet und nicht nur versucht, einzelne Sachen, an denen sich der Staat zu Recht oder zu Unrecht juristisch stört, aus dem Verkehr zu ziehen, sondern das ganze pluralistische Medium, wo es ja auch keine vereinheitlichten Positionen gab, platt zu machen. Das ist halt nochmal eine ganz andere Qualität, ob es jetzt empfehlenswert wäre, dass man als sozusagen Zugeständnis oder Kompromisslinie sagt, man macht jetzt ein links unten 2.0 mit einer Person oder mehreren Personen, die da im Pressum stehen, und dann darf die Landesmedienanstalt das kontrollieren oder kann es effektiv kontrollieren. Da habe ich politisch keine Meinung zu, aber das wäre zumindest das Prozedere, was der Staat hätte anwenden müssen. Und nachdem das Bundesinnenministerium ja nun meinte, herausgefunden zu haben, wer links unten in die Media betrieben hat, wäre der korrekte Schritt gewesen. Das Bundesinnenministerium teilt das der zuständigen Landesmedienanstalt mit und die beschäftigt sich dann aus einer medienrechtlichen Perspektive damit, was von diesen Veranstaltungen zu halten ist. Und wenn es der Landesmedienanstalt selbst irgendwie aufgefallen wäre und sie dann Probleme drin gesehen hätten, hätten sie vielleicht auch selber schon Anstalten gemacht, zu versuchen zu ermitteln, wer das Medium herausgibt. Das ist ja aber nie passiert. Ja, jetzt ist das ja nicht das erste Medium, was quasi verboten wird. In der Geschichte der Bundesrepublik gab es zahlreiche emanzipatorische Medien, die Probleme hatten. Ich hatte spaßeshalber auch nochmal in einer alten Konkret von Januar 1990 geguckt, wo ein breites Redaktionsgespräch mit der Zeitung Radikal drin war. Davor hatten aber auch schon andere linke Medien ja Probleme. Und damals gab es ja auch eine Solidarisierung mit der Radikal. Zum Beispiel, wie siehst du das so in der Geschichte linker Medien? Wie wichtig ist da diese Solidarisierung und wie steht es damit heutzutage? Ja, das finde ich ist ein deutlicher Unterschied. Also bei den Angriffen auf die Radikal, da gab es dann beispielsweise, dass Leute eine Dokumentation der kriminalisierten Texte herausgegeben haben, dass sich Leute gefunden hatten, die aus Solidarität Radikal mit rausgegeben hatten. Also es gab dann eine faktische Redaktion und es gab mehr oder minder reputierliche Herausgeberin. Das wäre meines Erachtens eine Sache, die hätte auch im Fall von links unten passieren sollen. Wir hatten das mit unserem Blog so ein bisschen versucht gehabt. Wir hatten halt unsere eigenen Texte wieder veröffentlicht und hatten auch aufgerufen, dass andere Leute, die problemlos ihre Texte wieder veröffentlichen können, weil sie halt nicht über eine militante Aktion, die sie selber gemacht haben, berichtet haben, sondern weil sie über eine Demo berichtet haben oder einen theoretischen Text geschrieben haben oder sowas, dass die auch ihre Texte wieder veröffentlichen sollen, um die pluralistische Breite von links unten deutlich zu machen. Das wurde ja leider nicht so viel außer von der Gefangenengewerkschaft aufgegriffen und dann auch erst, nachdem wir unser Ermittlungsverfahren am Hals hatten. Das vermisse ich eigentlich sehr stark, dieses Bereitschaft mit einem Medium, was man gelesen hat, worin man vielleicht selber geschrieben hat, was man vielleicht auch nicht regelmäßig gelesen hat und wo man nicht drin geschrieben hat, wo man aber trotzdem findet, das ist eine Sache, die gehört zu einem politischen Pluralismus und zur Pressefreiheit dazu. Da finde ich, wäre es nötig, dass sich da viel mehr Leute praktisch zu verhalten. Und zu dem Unterschied zwischen früheren Angriffen auf linke Medien und dem Angriff auf links unten würde ich gerne noch erklären. Diese anderen Angriffe, also vor allem in Bezug auf Szene-Linke in den 70er, 80er, 90er Jahren, die liefen alle über das Strafrecht. Da wurden Leute entweder konkrete Artikel zum Vorwurf gemacht, dass da zu Straftaten aufgerufen worden sei, dass da für die Raffwerbung gemacht worden sei oder solche Dinge. Da wurden dann halt auch öfter schon mal die Herausgeberin und nicht die eigentlichen Autorinnen, teilweise sogar Druckerinnen, strafrechtlich kriminalisiert, aber es wurde nie das zukünftige Erscheinen beispielsweise der radikal verboten. Das wäre vielleicht auch ein bisschen witzlos gewesen, weil die halt ja clandestin nach den ersten strafrechtlichen Angriffen vertrieben worden ist. Also der Staat hätte nicht viel davon, aber es ist auch so ein bisschen, und das ist halt ganz anders, also zumindest so wie die Verbotsverfügung bezüglich links unten formuliert war und wie das Innenministerium das seinerzeit ja auch in der Presseerklärung formuliert hat. Es wird die Internetplattform auf der Grundlage des Vereinsgesetzes verboten. So eine Konstruktion gab es früher nicht. Es wird auf der Grundlage des Vereinsgesetzes eine gedruckte Zeitung verboten. Das Einzige, was es mal wirklich als Zeitungsverbot gab, das gehörte aber auch noch zu der Kommunistinnenverfolgung in den 60er Jahren, da scheinen Polizeibehörden versucht zu haben, auf ganz normalem, also allgemeinem Polizeirecht, Sicherheits- und Ordnungsrecht, wo ansonsten halt andere Sachen mit verfolgt werden, da Zeitungen zu verbieten. Zwei Zeitungen scheint sich da nicht gegen gewehrt zu haben. Eine dritte Zeitung hatte geklagt von dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf und die waren damit erfolgreich mit ihrer Klage. Da hatte das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entschieden gehabt, dass auch wenn die KPD jetzt vom Bundesverfassungsgericht verboten worden ist und auch wenn es verboten ist, bestimmte organisierte Nachfolgestrukturen zu bilden in Bezug auf die Leute, die diese Zeitung herausgegeben haben. Das Bundesverfassungsgericht, das Einzige wäre, dass den Leuten, die diese Zeitung in Düsseldorf, die ist, glaube ich, die Freie Meinung, herausgegeben haben, entscheiden müsste, dass die ihre Pressefreiheit als Person verlieren und nicht mehr berechtigt sind, Zeitungen herauszugeben. Und das wäre auch mein Argument in Bezug auf links unten, selbst wenn man sagen würde, dass die Herausgeberin sei tatsächlich ein Verein gewesen, dieser Verein sei tatsächlich verboten worden, dann müsste selbst in Bezug auf die Leute, die diese Struktur gebildet hatten bis zum Verbot, damit denen als Person verboten werden kann, weiterhin journalistisch tätig zu sein, die Grundrechte entzogen werden und entsprechend natürlich auf andere Leute, die einfach den Zeitungsnamen weiter benutzen wollen, das journalistische Konzept fortzusetzen. Für so eine Vorstellung, wie es das Bundesinnenministerium zumindest in der Verbotsverfügung hatte, wir verbieten eine Internetplattform auf der Grundlage des Vereinsgesetzes, gibt es in der Bundesrepublik bisher überhaupt keine juristische Grundlage. Ja, wie geht's weiter in der Gegenwart? Auch emanzipatorische Bewegungen wie Ende Gelände haben ja in den Media genutzt, nutzen aber auch eben eine Vielzahl von anderen Internetpräsenzen, Blogs zum Beispiel oder Twitter oder auch ja eigene Seiten. Dann aber andererseits ist es ja auch vielleicht ein Problem, wenn man sich auf so Instanzen wie Twitter dann verlässt, oder? Wie siehst du die Zukunft linksradikalen medialen Wirkens? Ja, ich habe zwar auch einen Facebook- und einen Twitter-Account, wobei ich Facebook mittlerweile auch völlig schlecht zu handhaben finde. Von Twitter habe ich ein bisschen besseren Eindruck, obwohl das eigentlich so von der Kürze, mit der man da schreiben muss, nicht so ganz mein Ding ist, aber es ist halt schon ein bisschen eher auf politische Themen und Nachrichten fokussiert und auch in meinen Augen besser strukturiert. Trotzdem würde ich sagen, ist politischer Aktivismus immer schlicht bedient, wenn er sich darauf verlässt, in von internationalen Konzernen geführten Medien ausschließlich zu publizieren. Ich finde nicht, dass man die auch nutzt, aber sich darauf zu verlassen und deshalb vielleicht auch so das Verbot von links unten ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen, sich zu denken, naja, in die Media, das war halt mal was so in der Zeit vor Facebook und Twitter und jetzt liefert uns das Kapital das alles frei Haus, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, ein bisschen blauäugig und da wird unterschätzt, was so ein Verbot wie von links unten bedeutet. Weil ja auch auf Facebook und Twitter nehmen ja Löschungen vor. Der Staat versucht ja auch immer stärker, die Social Media Anbieter da in die Pflicht zu nehmen, sogar schon bevor der Staat selber aktiv wird, anstelle des Staates Sachen zu löschen, das oder teilweise, das muss man ja auch mal im Auge behalten, es wurde ja in Bezug auf diese Urheberrechtsreform Anfang des letzten Jahres sehr stark über diesen Upload-Filter diskutiert. Wenn man erstmal diese Algorithmen geschrieben hat und die einsendet, dann kann man die ja auch so schreiben, dass die nicht nur Sachen, die Copyright verletzen, ausfiltern, sondern man könnte damit auch Sachen nach bestimmten politischen Kriterien ausfiltern. Das heißt, wenn diese Entwicklung weitergehen würde, dann würden quasi private Leute, große Unternehmen natürlich vor allem, weil die viele Leute haben, die das ja für die Accounts nutzen und lesen, die würden dann quasi vom Staat zu zwangsweise beliehenen Zensurunternehmern gemacht. Und ja, das sollte man im Auge behalten und denke ich, insofern ist es wichtig, dass Leute sich um eigene linke Medien kümmern und das nicht so auf der Schulter nehmen. Ja, neben der medialen Wirklichkeit gibt es ja auch noch die wirkliche Wirklichkeit, die unmittelbare Wirklichkeit, in der auch eine Kundgebung am 29. Januar hier in Leipzig stattfinden wird. Und auch am 25.01. ist eine Demo geplant. Wie wichtig ist dann vielleicht die wirkliche Wirklichkeit für so Solidarität? Ja, ich finde, gut, wenn die Demo groß wird, auch da bin ich ein bisschen skeptisch. Also es war natürlich so, dass dadurch, dass die mündliche Verhandlung nicht mit so viel zeitlichen Vorlauf bekannt gegeben worden ist, jetzt auch nicht so viel Zeit für die Mobilisierung. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich mit der Solidaritätsarbeit, wie die gelaufen ist, ein bisschen unzufrieden. Meines Erachtens wäre das viel früher nötig gewesen, dass sich ein bundesweiter Soli-Kreis zusammenfindet, dass auch versucht wird, über originäre Szenegruppen hinaus Leute für diese Bündnisarbeit, für die Soli-Arbeit anzusprechen, sodass es nicht unbedingt nötig ist, dass man sich mit der inhaltlichen Linie von links unten hundertprozentig, das mache ich ja hundertprozentig auch nicht, sondern dass Leute einfach sagen, so, ich sehe da vieles anders oder ich sehe sogar das meiste anders, aber trotzdem finde ich, dass so eine Zeitung erscheinen darf. Solche Leute hätten meines Erachtens viel stärker auch von einem größeren Szenespektrum getragen und nicht nur von einzelnen Leuten oder Gruppen, die sich darum bemüht haben, versucht werden anzusprechen und auch zu gucken, dass man mit so einem politischen Spektrum, das ist natürlich vielleicht kleiner, als es noch in den 80er oder frühen 90er Jahren war, aber mit solche Leute anzusprechen und zu versuchen, dass man mit denen auch eine Konzeption der Demo findet, wo die sich angesprochen fühlen, wo sie mit aufrufen, wo sie hinkommen, wo sie Redebeiträge mithalten. Und es gab ja auch nach dem Links-Unten-Verbot im August 2017, es gab ja zumindest von Reporter ohne Grenzen eine Presseerklärung, wo sie es kritisiert haben. Es gab einzelne Grünen- und Linksparteipolitiker, die das kritisiert haben. Es gab dann im vergangenen Jahr eine ausführliche juristische Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu dem Verbot. Also ich würde nicht sagen, dass es einfach nicht möglich ist, Leute anzusprechen, sondern es gibt auch noch jenseits von Szenestrukturen Leute, mit denen man reden kann, die für vernünftige Sachen anzusprechen sind und ja. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Detlef Georgia Schulze, Journalist und Aktivist aus Berlin. Und du hast auch einen Blog, oder? Ja, die aktuelle Variante von dem Blog lautet TAP, also TAP 2 Folge.blogsport.eu und TAP, TAP steht für Theorie als Praxis. Ja, jetzt habe ich Peter Nowak am Telefon, einen Journalist, der unter anderem auf der nun schon seit der Verbotsverfügung vom August 2017 verbotenen linken Internetplattform linksunten.indymedia.org veröffentlicht hat. Und ja, ihr beide, Detlef Georgia Schulze und Peter Nowak, ihr habt aus rechtlichen und aber auch aus politischen Gründen euch gegen das Verbot eingesetzt und ihr habt euch auch solidarisiert und auch so eine Art Blog gestaltet. Vielleicht kannst du mir beschreiben, was für dich vielleicht interessant und wichtig an diesem Indymedia-Prinzip des Veröffentlichens war und das ja im November 1999 unter ganz anderen Bedingungen als den heutigen entstanden ist, also dieses Indymedia-Prinzip. Für mich war eben das Besondere bei Indymedia, dass das eben ein Medium ohne Redaktion ist, also ein Medium, das auch aus einer sozialen Bewegung kam. Also das war halt genau dieser Gedanke von Indymedia, das war ja ein globaler Gedanke, war ja aus den USA gekommen, kurz vor der damaligen Konferenz von Seattle 1999. Also das war im Grunde ganz eng verbunden mit einer globalen, also transnationalen sozialen Bewegung, eben damals dieser globalisierungskritischen Bewegung. Und da kann man sich also sagen, dass es auch gegenseitig bedingt hat. Das heißt, das Medium und die Bewegung haben sich da gegenseitig auch ein Stück weit bedingt. Also ich fand halt auch als Journalist ja eben für jetzt andere Zeitungen schreibt, eben so ein Medium, wo es eben möglich war, auch eben direkt, also sozusagen zu publizieren, ohne diesen Filter der Redaktion. Also das hat mich also auf jeden Fall interessiert, weil es da auch Möglichkeiten ist, Diskussionen anzuregen oder so weiter. War für mich nochmal das Interessante, das darüber auch, also das auch als Medium zu nutzen. Deswegen ist dann auch andere auch mit Klarnamen geschrieben. Da ging es jetzt nicht um irgendwelche Sachen, die jetzt aus gesetzlichen Gründen gar nicht mit Klarnamen geschrieben wurde, sondern auch um Diskussionen oder auch um längere Texte oder so weiter, die eben in anderen Medien gar keinen Platz fanden, eben weil sie zu lang waren, weil sie zu speziell waren oder so weiter. Also das fand ich halt das Interessante, auch diesen Austausch und dass es da eben möglich war, auch von Leuten, die eben keine Journalistinnen sind und keine Journalisten, dass die dann auch publiziert haben. Also dass es da eben auch eine Fülle von Informationen und einen Austausch gab, der eben in den herkömmlichen Medien gar nicht so möglich ist, auch von der kurzen Zeit, wo das publiziert wurde. Natürlich war es dann auch klar, dass da viele Sachen, und das war dann ja auch ein bisschen das Problem, dass es dann auch ganz schnell eben übergelaufen ist, weil zeitweise eben dann hunderte von Sachen waren. Dann war die Frage der Relevanz, also wenn dann hunderte Artikel an einem Tag kamen oder Beiträge, dann war natürlich schnell das Interesse auch nicht mehr so da und so weiter. Also diese Problematik war dann ja auch schnell da, aber erstmal war diese Idee oder dieser Gedanke eben auch aus den neuen technischen Möglichkeiten, die sich da entwickelt hatten, eben auch in eine andere Art der Medienarbeit und so weiter zu machen. Das hat mich vor allen Dingen daran interessiert und das auch aus einer pluralen Linken. Also ich würde halt auch sagen, das war, also wie das heute so dargestellt wird, nicht erstmal ein Medium nur der Autonomen oder gar irgendwie einer Militanzlinke, wobei eben dieser Militanzbegriff ja auch in Deutschland nochmal ein anderer als zum Beispiel in Frankreich oder Spanien ist. Also in Deutschland ist das immer ja auch mit eben Anschlägen oder Gewalt gegen Sachen oder Personen verbunden. Aber die Indymedia-Idee insgesamt war erstmal ein Medium schon von unten, also von sozialen Bewegungen, aber eben mit in der ganzen Breite. Das konnten gewaltfreie Gruppen sein, das konnten Infostände sein, das konnten irgendwelche theoretischen Texte sein. Was halt nur außen vor bleiben sollte, waren eben Parteien und große Organisationen, also jetzt Großgewerkschaften oder so, also jetzt von den Führungsebenen her, aber auch an so Basisgruppen, auch Gewerkschaften, die waren da auch immer bei. Aber wir haben jetzt auch immer gegen dieses Bild, das jetzt auch zum Beispiel gestern im Taz-Artikel ja da auch war, dass das eben nur eine Plattform eben jetzt der militanten Linken war. Also das war die Indymedia-Idee zumindest nicht, sondern es war schon eine sozialen Bewegung, aber jetzt nicht eingeschränkt auf eine Aktionsform. Es war auch eine Zeit, in der sich die Linke auch globalisiert hat. Ich meine, damals um 2000 rum, da war das zwar eine globalisierungskritische Linke, aber andererseits hat sie sich im Zuge von Seattle eben auch selber globalisiert. Und damals waren dann zum Beispiel auch indische Bauern hier in Leipzig in der Gießerstraße in Plagwitz. Und es war auch allgemein vielleicht ein ganz anderes Gefühl, weil das Internet noch neu war und man da noch mehr Utopien und Hoffnungen reingesetzt hat, oder? Genau, also das war auf jeden Fall so eine Sache. Also ich denke, diese Globalisierung, das war auch tatsächlich diese technischen Möglichkeiten, die es damals gab. Ich meine, wenn man diese ersten Erklärung liest, da, also wo Indymedia aus den USA, da war ja auch dieser erwartete Überschwang, das war jetzt im Grunde das ganz neu, also auch die mit neuen Nachrichten überflutet die Welt, da war natürlich diese Hoffnung noch drin und es war dann auch diese, sagen wir mal, 4-5 Jahre, also so bis 2001, also bis zu diesen islamistischen Anschlägen in den USA, das war so die Grenze, wo dann eben auch sagen wir, in Europa zumindest auf einmal so diese Gipfel auch von länderübergreifend von Aktivistinnen und Aktivisten besucht wurde. Also das war ja, ob es das in Marseille oder in Göteborg oder in Prag, also das waren ganz viele dieser Orte, oder da wurde ja auch Davos, das es ja schon vorher gab, auf einmal wurde das dann auch ein Fokus, wo ja jetzt auch wieder die Gipfelproteste, also wo jetzt auch dieser Gipfel wieder ist, aber mit viel weniger Protesten, oder Salzburg war dann sogar noch ein Gipfel, also das war auf einmal so, dass diese Gipfel immer Ziel von Aktionen wurden, und das war aber nur wenige Jahre, und eigentlich so ein Punkt, wo das dann geendet ist, war dann auch eben eigentlich in Genua im Juni 2001, wo ja auch der Carlo Giuliani dann umkam, und es gab ganz viele Festnahmen, Verhaftungen, Repressionen, unter anderem auch gegen das dortige Intimedia-Zentrum, weil es damals war es ja so, dass dann Intimedia das große Computer damals aufgebaut hatte in Räumen, damit eben dann sofort eben die Informationen, Nachrichten, Fotos von dem Geschehen auf Intimedia gestellt werden konnten. Und das war ja so diese Sturm auf die Dia-Schule damals in Genua am 19. Juli 2001, das frisst es ist ja auch unter anderem auch in den Beschluss gegen die Intimedia-Zentrale, die es dort gab. Und die wurde ja auch gestürmt, jetzt wurden die Computer wurden teilweise zerstört, wurden ganz viele Leute festgenommen. Das heißt, also dass das auch als einerseits diese Bewegung sehr emphatisch war und das auch eine große Verbreitung gefunden hat, und andererseits aber auch relativ früh schon eben auch die Gegenreaktionen auch mit massiver Repression schon einsetzte. Das muss man halt auch sehen. Und dann kam eben, genau, dann war halt Genua, das war so ein Endpunkt auch ein bisschen. Dann kamen kurz danach eben diese Anschläge, was auch das ganze Klima natürlich auch veränderte. Und dann war so ein Abschwung der Bewegung. Es gab natürlich noch auch immer noch Gipfelproteste, zum Beispiel in Evian, noch 2003 und so. Und da gab es auch noch Intimedia-Zelte, aber das war dann halt schon viel weniger. Und dann hat er auch Intimedia als solches selber an Bedeutung verloren. Das muss man dann halt auch sehen. Das heißt aber nicht, dass eben die Leute sich dann nicht mehr drum gekümmert haben, sondern teilweise haben die dann eben mehr themenspezifische Blöcke, also gemacht oder eben sich da mehr spezialisiert, weil eben diese Idee, alle können posten, alle können was senden, auch dazu geführt hat, dass es eine Überfülle von Nachrichten gab. Also das heißt, da wurde diese Idee, die erst sehr bejubelt wurde, wurden dann natürlich auch die Problematiken bekannt, und diese Intimedia links unten als so eine Art Ausgründung, wenn man so will, aus der Intimedia-Sache, ist ja auch ein Produkt davon, die eine andere Form der Moderation und so weiter hatten, um eben zu verhindern, dass es eben so eine, dass dann eben so hunderte beliebige Texte nebeneinander standen und dadurch auch wertlos wurden. Und das wurde ja, die Media links unten wurde ja auch gegründet, anlässlich eines Gipfels, nämlich des NATO-Gipfels, das damals noch 2009 in Straßburg und Kiel damals war. Also das heißt, das war immer gekoppelt mit sozialen mit sozialen Bewegungen und Protesten, aber 2008-09 war allerdings schon die Bewegung wesentlich defensiver, also es war längst nicht mehr so eine Aufbruchstimmung, wie das 1999 war. Aber beides waren immer eben Folgen. Das war also nicht einfach im luftleeren Raum oder irgendwie in einer Wohngemeinschaft ausgedacht, sondern tatsächlich aus realen Bewegungen. Das war schon immer die Stärke davon. Ja, für mich war auch so ein Nachteil dieses medialen Prinzips in die Media immer, dass manchmal auch wie so eine Leserbriefseite in einer schlechten Lokalzeitung gewirkt hat, dass da also auch Fake-Beiträge rechten Ursprungs, die so tun, als wären sie links, neben ernsthaften Beiträgen stehen. Und vielleicht wird es deshalb ja auch von einer kritischen Linken manchmal ein bisschen zwiespältig betrachtet, weil es als Medium manchmal auch ein bisschen wie so ein Zerspiegelkabinett linker Wirklichkeit erscheint. Wie siehst du das, oder wieso ist es trotzdem wichtig, das zu haben? Ja, also das sehe ich dann auch, also das war ja auch in vielen Ländern so, zum Beispiel weiß ich auch, dass dann teilweise in die Mediagruppen in anderen Ländern, das war ja, muss man sehen, wirklich so ein weltweites Phänomen, das auch abgeschaltet haben, genau aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel in der Schweiz, die hatten ja dann schon relativ früh, ich glaube es in 2003 oder 2004, das dann abgeschaltet, eben auch wegen antisemitischer Beiträge oder eben weil dann eben genau diese Trennung nicht mehr zu sehen war, also im Grunde die Probleme, die jetzt auch bei Facebook und diesen ganzen Netzwerken auch aufgetaucht sind, da auch schon waren, dass es eben eine Bewegung von unten ist, per se emanzipatorisch und links sein muss. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Irrtum so am Anfang, dass man das gar nicht so berücksichtigt hatte, dass es eben nicht alles, was irgendwie aus einer Basis kommt oder sowas, per se emanzipatorisch sein muss. Das drückte sich da natürlich aus. Also das ist schon ein reales Problem, wo ich halt denke, dass eben diese etwas naive Vorstellung, dass es eben keinen Filter mehr gab, dass alles sofort gesendet werden kann und so weiter, dass das natürlich dann in der Realität eben nicht so unproblematisch ist. Also, und das war also, ich denke, Intimedia links unten hat dem schon Rechnung getragen ein Stück weit, weil das eben viel genau moderiert wurde als dieses andere Intimedia. Das war ja auch dieser Unterschied etwas dazu. Also das heißt, das war schon eine Konsequenz davon, aber ich denke, diese Problematik hat halt auch dazu geführt, dass dann halt viele aktive Leute, dann auch aktive Linke, dann eher halt eigene Blogs gemacht haben, die dann eben auch moderiert wurden und so weiter und wo dann eben nicht mehr alles einfach nur gesendet werden konnte. Also diese Problematik ist auf jeden Fall auch aus der Konsequenz oder auch aus der Erfahrung jetzt von im Grunde 20 Jahre Intimedia. Es gab ja auch von Anne Roth, das war ja auch eine Medienaktivistin, die da die Anfänge von Intimedia damals 1999 bis 2003 oder so mit begleitet hatte, die hatte ja auch, war ja eine der wenigen, die überhaupt an 20 Jahre Intimedia jetzt erinnerte, im November 2019 war ja das, braucht es 20 Jahre, und die hatte ihren Beitrag auch überschrieben mit dem Artikel, ein anderes Internet war möglich. Und also das zeigt ja halt auch diese Problematik, die es jetzt so überall diskutiert wird, so rechte Medienseite und Fake News und so, dass das da eigentlich schon, diese Problematik schon da auch bei Intimedia auch mit dabei war, weil man konnte ja nie kontrollieren, es war ja nie eben garantiert, dass da, dass das irgendwie nur emanzipatorische Leute sind, die da publizieren. Das war ja auch von der Idee her gar nicht denkbar. Links unten .indimedia.org. Sonderberichterstattung zu Tag I bei den Freien Radios. Am 25. und 29. Januar auf Radio Blau in Leipzig.